Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Bücherregal weist unerklärliche Lücken auf. Wertvolle Raritäten oder von Autoren signierte Werke habe ich nie besessen. Nur normale Ausgaben und Taschenbücher. Ein paar Exemplare aus aufgelösten Bibliotheksbeständen. Nichts, das bibliophile Diebe zu Geld machen könnten. Und trotzdem, Lücken überall. Hier fehlt Josef Roths Hiob. Alfred Döblins Alexanderplatz ist auch nicht mehr da. Zwischen den Buchstaben K und M gähnt mir besondere Leere entgegen. Irmgard Keuns Kunstseidenes Mädchen, Erich Kästner und sein Fabian, Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues, Egon Erwin Kisch, Klaus Mann, Heinrich Mann, alles weg. Kein Werk dieser Autoren ist mehr auffindbar. So wäre es gewesen, hätte ich 1933 gelebt. Arbeiterzeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutsch-Österreichs. Wien, Freitag, 12. Mai 1933. Die deutsche Literatur auf dem Scheiterhaufen. Mehr als 20.000 deutsche Bücher sind gestern in Berlin auf dem Opernplatz verbrannt worden. Möbeltransportwagen und Lastautos führten die Bücher vom Studentenhaus in der Oranienburgstraße über die Linden zum Scheiterhaufen, der auf dem Opernplatz errichtet worden war. Ein Fackelzug von SA und Studenten in Wix begleitete die totgeweihten Bücher. Mehrere tausend Studenten und Jugendliche folgten. Vor dem Scheiterhaufen hielt der Studentenführer Gutjahr eine Ansprache. Dann wanderten die Bücherpakete durch eine Kette von Händen zum Scheiterhaufen. Jedes Mal, wenn ein Paket in die Flammen flog, wurde der Name des Verfassers ausgerufen und ein Spruch gesagt. Zum Schluss hielt Reichsminister Goebbels eine Rede, in der er sagte: »Das Zeitalter des überspitzten jüdischen Intellektualismus hat sein Ende gefunden. Die Zeit ist vorbei, da sich die Bibliotheken anfüllen mit dem Unrat und dem Schmutz der jüdischen Asphaltliteratur, da sich die Wissenschaft hinter Paragraphen verschanzt.« Verbrannt wurden Werke von Remarque, Heinrich Mann, Kästner, Gläser, Freud, Friedrich Wilhelm Förster, Tucholsky, Ossietzky, Emil Ludwig, Theodor Wolff und anderen. Hätte ich mich getraut, die verfemten Bücher, die Asphaltliteratur, den literarischen Unrat gegen den deutschen Geist auf dem Speicher zu verstecken? Wenn dann die Gestapo in den grauen Morgenstunden vor der Tür steht, um die Wohnung auseinanderzunehmen und Männer in gegürteten Uniformen finden, was zu Asche werden muss? Frankfurt am Main, 11. Mai. Um 8 Uhr abends versammelte sich die Studentenschaft der Frankfurter Universität und zog in Begleitung von SA und SS unter Vorantritt einer Musikkapelle zum Römerberg. Dem Zuge folgten die Bücher auf einem von zwei Zugochsen gezogenen Mistwagen. Auf dem Römerberg war bereits ein großer Scheiterhaufen errichtet und Petroleumkannen bereitgestellt worden. Etwa 15.000 Zuschauer hatten sich eingefunden, um dem Autodafé beizuwohnen. Die literarischen und soziologischen Werke von 130 Autoren standen auf jener berüchtigten schwarzen Liste, die der Bibliothekar Wolfgang Herrmann in vorauseilendem Gehorsam zusammengestellt hatte. Viele Werke, die heute zum Kanon der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts gehören, wären gar nicht erst geschrieben worden. Die Geschwister Oppermann von Leon Feuchtwanger, der Tarabas von Josef Roth, Heinrich Manns Die Jugend des Königs Henri IV, Klaus Manns Mephisto, Vicky Baums Liebe und Tod auf Bali. Nur dank der Entschlusskraft und politischen Überzeugung eines niederländischen Verlegers konnten 124 Bücher, die heute größtenteils zur Weltliteratur gehören, erscheinen. Emanuel Querido, Inhaber des gleichnamigen Amsterdamer Verlags, ist zum Synonym für die deutsche Exilliteratur geworden. Schon im Frühjahr 1933, noch vor den öffentlichen Bücherverbrennungen in deutschen Universitätsstädten, war sich Emanuel Querido sicher, dass es in Deutschland mit der Literatur zu Ende ist. Dass die Autoren vor dem Nichts stehen und das Land besser heute als morgen verlassen sollten. Der damals 62-jährige Nachfahre eines Diamantschleifers beschließt, in seinem etablierten Verlag eine Abteilung für Exilliteratur zu gründen. Dazu braucht er allerdings einen geeigneten Geschäftspartner mit passenden Kontakten zu deutschen Schriftstellern. Fritz Lanzhoff, Teilhaber des linksliberalen Berliner Kiepenheuer Verlags, scheint dafür bestens geeignet. Sein Sohn Andreas Lanzhoff, ebenfalls in Amsterdam lebend, erinnert sich an eine typische Episode, die ihm sein Vater erzählt. Er saß im Café, im Kranzler Café am Kurfürsten Samm, zusammen mit einem seiner besten Autoren und erfolgreichsten Autoren, Georg Kaiser, der inzwischen beinahe vergessen ist. Er war übrigens in 20er Jahren der erfolgreichste Theaterautor, Bühnenautor in Deutschland, noch erfolgreicher dann als Brecht und ein bisschen beinahe Gerhard Hauptmann, also der war sozusagen der König der Bühnenautoren. Aber Georg Kaiser, da saßen die zwei beim Lunch und da kam die BZ-Mittagsausgabe ausgereicht und da kam ein Knabe und sagte, Hitler-Reichskanzler. Und daraufhin hat mein Vater die Zeitung genommen und Georg Kaiser hat die aufgeschlagen, hat da eben auf den Titel geguckt und sagt, ein Kegelverein ändert seinen Vorstand und hat die Zeitung zur Seite gelegt. Also es gab zum Teil Leute, die haben es auch nicht, die haben es einfach nicht ernst genommen. Es gibt das Unwahrscheinliche, was so unwahrscheinlich ist, dass man einfach sagt, ach Gott, das geht auch wieder vorbei. Dann kam natürlich hinzu, dass man ja auch dachte, es ist eigentlich nur eine Übergangsfrage, weil selbst mein sehr kluger und sehr gut orientierter Vater im Jahr 1933 nicht gedacht hat, dass das so lange dauern wird. Ich meine, die Weimarer Republik hat zwischen 1918 und 1933 18 verschiedene Kanzler und Präsidenten gehabt. Also das ging ein dauernder Wechsel, der da vorging. Und dann kommt dieser Obergefreite da aus Österreich. Wie lang kann der schon bleiben? Also wie gesagt, nach den Erfahrungen der Weimarer Republik, bleibt der 6 Monate, bleibt der 1 Jahr. Und die meisten haben wirklich sozusagen gedacht, mit dem kleinen Köfferchen, die 33 weggingen, unter anderem auch mein Vater, naja, da müssen wir jetzt mal weg, mal aus Deutschland, vielleicht 1 Jahr, vielleicht 2 Jahre. Ich meine, der Einzige, der das scheinbar kapiert hat, war, das ist eine sehr komische Geschichte, der Hermann Kästen, der sich sofort auch entschlossen hatte, ich gehe ins Exil, traf auf dem Kurfürstendamm, also im Februar 1933, traf er Erich Kästner, der nicht bedroht war direkt, also das eine Buch von ihm war verbrannt, aber seine Existenz war nicht bedroht. Er hatte Publikationsverbot erhalten nach der Bücher, aber er war eben, wie gesagt, nicht jüdisch, nicht kommunistisch oder links oder so. Er konnte seine Mutter nicht allein zurücklassen. Er hatte eine sehr enge Verbindung mit seiner alten und nicht sehr gesunden Mutter und ging sozusagen, was man dann nannte, ins innere Exil. Und Kästen traf also Kästner auf dem Kurfürstendamm und da sagten sie berühmte Gespräche in der Zeit natürlich, gehen Sie ins Exil, gehen Sie nicht ins Exil, wann und wohin und so. Und daraufhin sagte Kästen zu Kästner, ja, natürlich gehe ich ins Exil. Dann hat Kästner gesagt, ja, aber hören Sie mal zu, Kästen, ich meine, wie lang kann das dauern? Und da hat Kästen gesagt, 10 Jahre. Das war nicht schlecht. Ich meine, es waren dann nicht 10, es waren dann 12. Aber ich meine, manche haben es gut eingeschätzt. Ich war absolut entschlossen, Deutschland zu verlassen. Und meine Freunde Kästen und Landauer hatten bereits im Februar Berlin verlassen und waren nach Paris gegangen. Querido war mir persönlich nicht bekannt, aber ich kannte seinen Verlag bereits seit vielen Jahren und wir hatten bei Kiepenheuer eine große Anzahl von Verträgen mit diesem Verlag schon geschlossen, Übersetzungsverträge. Querido hatte einen dem Kiepenheuer Verlag in Deutschland vergleichbaren Verlag in Holland. Er war Sozialist, er hatte viele junge literarische Autoren, zu einem großen Teil linksgerichtete oder progressive Autoren, keineswegs alle Sozialisten oder Kommunisten, sondern viele linksbürgerliche Autoren. Seine Publikationen waren nicht nur auf literarischen Gebieten, sondern auch auf politisch-kulturellem Gebiet. Es war also eine sehr naheliegende Idee für ihn, an einen solchen Verlag in Holland zu denken. Als mein Vater sozusagen auf Einladung von Herrn Querido, der ein sozialistischer Verleger war und sehr anti-Hitler natürlich, und der hat meinen Vater durch Nico Rost, einem holländischen Journalisten in Berlin, der Korrespondent war für einige holländische Zeitungen, der hat meinen Vater eingeladen, um in seinem niederländischsprachigen Querido Verlag eine deutschsprachige Abteilung einzurichten. Diese Einladung erreichte mein Vater direkt im Februar 1933 und da ist mein Vater sofort in den Schlafwagen gestiegen, nach Amsterdam gefahren und hat sich hier mit Querido einen Morgen unterhalten und zum Mittagessen hatten sie den Verlag sozusagen schon gegründet. Schon bei diesem ersten Treffen in Amsterdam werden sich Emmanuel Querido und sein neuer Geschäftspartner einig. Von Amsterdam aus begibt sich Lanzhoff sofort auf eine Rundreise in die Schweiz und nach Frankreich, um ehemalige Autoren des Kiepenheuer Verlags für die Mitarbeit bei Querido zu gewinnen. Niemand von ihnen kann in Deutschland mehr publizieren. Die meisten sind sogar vom Tode bedroht. Aus Fritz Lanzhoffs Autobiografie Erinnerungen eines Verlegers. Der Erfolg meiner kurzen Rundreise zu den Autoren übertraf weit Queridos und meine Erwartungen. Ich hatte Feuchtwanger, Arnold Zweig, Leonhard Frank, Ernst Toller, Anna Segers, Heinrich Mann, Emil Ludwig, Josef Roth und andere aufgesucht, von denen ich mit Zusagen, Verträgen und sogar einigen Manuskripten nach Amsterdam zurückkehrte. Die ersten Namen der für Herbst 1933 gewonnenen Autoren stehen damit fest. Wegweiser, in welche Richtung die literarische Reise des Exilverlags gehen wird. Hier treffen alle zusammen, die das deutsche Regime als Volksfeinde und gesellschaftlichen Abschaum definiert. Sozialisten, Juden, Pazifisten, Zionisten und sogenannte Asphaltliteraten. Schriftsteller, die sich den Verwerfungen des modernen Großstadtlebens widmen. Bei seiner Rundreise trifft Lanzhoff in Paris auch einen jungen Autor, mit dem er bereits seit seiner Berliner Zeit bekannt ist. Im Exil werden die beiden zu innigen, lebenslangen Freunden und sich gegenseitig inspirierenden Kollegen. Sein Name? Klaus Mann. Der Sohn des weltweit gefeierten Nobelpreisträgers Thomas Mann ist begeistert, als Fritz Lanzhoff ihm von dem neu gegründeten Exilverlag in Amsterdam berichtet. Es passt zu seinen eigenen Plänen, weil er eine literarische Zeitschrift für Exilautoren gründen möchte. Mein Ehrgeiz war es, die Talente der Immigration beim europäischen Publikum einzuführen. Gleichzeitig aber die Immigranten mit den geistigen Strömungen in ihren Gastländern vertraut zu machen. Dazu kam, als essentielles Element meines redaktionellen Programms, das politisch-polemische. Die Sammlung war schöngeistig, dabei aber militant. Nach seiner erfolgreichen Rundreise zu den exilierten Autoren unterbreitet Fritz Lanzhoff dem Amsterdamer Verleger Emmanuel Querido den Vorschlag, zusammen mit Klaus Mann eine Literaturzeitschrift zu gründen. Ein finanzielles Wagnis, denn schon mit den ersten Buchveröffentlichungen betritt der Verlag neues Terrain auf einem sehr begrenzten Buchmarkt. Querido sagt trotzdem zu. Die erste Ausgabe der Zeitschrift soll zum 1. September 1933 erscheinen. Klaus Mann hat in der Zwischenzeit gefeierte Schriftsteller wie André Gide, Aldous Huxley und seinen Onkel Heinrich Mann als Protektoren gewinnen können. Die Autorenhonorare übernimmt die wohlhabende Schweizer Autorin und Journalistin Annemarie Schwarzenbach. Die neue Literaturzeitschrift wird Die Sammlung heißen, herausgegeben von Klaus Mann. Und der zieht auf der Stelle nach Amsterdam um. August 1933. Im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger erscheint die erste Namensliste von ausgebürgerten Deutschen. Zu den nun Staatenlosen gehören auch vier Schriftsteller, die bei Querido in Kürze veröffentlichen werden: Leon Feuchtwanger, Ernst Toller, Alfred Kerr, Heinrich Mann. Im holländischen Verlag arbeitet man unter Hochdruck, bis zum September das erste Herbstprogramm auf die Beine zu stellen. Das heißt, Autorenverträge unter Dach und Fach bekommen, Manuskripte lektorieren, Termine mit Druckerei und Buchbinder koordinieren und vor allem Werbung für den internationalen Vertrieb zu machen. 8 Neuerscheinungen von verfemten Autoren sind in Planung. Mit Heinrich Manns Essaysammlung »Der Hass – Deutsche Zeitgeschichte« und Ernst Tollers Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland« setzt der Querido-Verlag gleich zu Beginn unübersehbare Pflöcke. Der eine, Ernst Toller, wurde als politischer Gefangener nach der Zerschlagung der Münchner Räterepublik 5 Jahre eingekerkert und gefoltert. Der andere, Heinrich Mann, entblößt in seinem Band »Der Hass« die neuen Machthaber und das deutsche Duckmäusertum. Neben politischen Essays schickt Heinrich Mann auch eine Groteske ein, mit dem Titel »Man muss sich zu helfen wissen«. Dort treffen Göring, Goebbels und mehrere Journalisten bei einem Empfang aufeinander. Ein Panoptikum von menschenverachtendem Zynismus der Nazis und opportunistischer Lebedienerei jener, die hoffen, irgendwie davonzukommen. Heinrich Mann wirkt hier wie das literarische Pendant zu George Grosz. Offizieller Empfang im Palais des Reichstagspräsidenten. Der Hausherr ist Herr Göring. Teure, nagelneue Ausstattung. Massenandrang. Der mächtige Mann lässt sich von seinen Gästen bewundern in einer Fantasieuniform. Er füllt für sich allein den Vordergrund und hält seinen Riesenleib den fotografischen Apparaten hin. Göring zu den Journalisten: »Ich habe die ganze Nacht am Schreibtisch gesessen und Hinrichtungsbefehle unterschrieben. Überzeugen Sie sich selbst, dass ich frisch und munter bin.« Goebbels, Minister für Propaganda, folgt ihm von Weitem mit hasserfüllten Blicken. Er hält sich mit Morphium aufrecht. Wie besessen ist er vor Aufdringlichkeit. Und in Wirklichkeit habe doch nur ich allein Sie zu dem gemacht, was Sie sind. Ihn wie die anderen.« Sinsheimer, Redakteur vom Berliner Tageblatt: »Das sage ich immer. Sie allein sind die treibende Kraft des neuen Staates. Wir hätten ihn gar nicht, wenn nicht Ihre gesammelten Werke wären.« Goebbels: »Davon reden wir mal. Als mein Stück gespielt wurde, hätten Sie es würdigen sollen.« Sinsheimer, Redakteur: »Das habe ich doch getan. Für einen Kritiker, der weiß, was los ist, sind Sie gegenwärtig der deutsche Dramatiker. Unsere Literatur macht einen Höhenflug seit Ihrem Auftreten. Wer das nicht einsieht, gehört glatt ins Konzentrationslager.« Göring zu den eifrig beflissenen Journalisten: »Merken Sie sich, was ich für eine Arbeitsfähigkeit habe und wie glänzend meine Gesundheit ist. Heute habe ich den ganzen Tag mit meinen Kollegen vom Reichskabinett beraten. Alle Einzelheiten wegen der Unfruchtbarmachung der Minderwertigen. Sämtlich kommen sie dran. Juden und Marxisten. Das war meine Idee. Die nationale Regierung dauert ewig. Sie braucht nur alle ihre Feinde unfruchtbar machen.« Diese Auszüge aus der Hass sollen als Vorabdruck in der ersten Ausgabe der literarischen Zeitschrift Die Sammlung erscheinen. Der Text ist derart antideutsch, dass sogar Fritz Lanzhoff vor einer unredigierten Ausgabe zurückscheut. Hilfesuchend wendet er sich an seinen Freund Klaus Mann, dessen unerbittlichen Onkel zu mäßigen. Fritz Lanzhoff fürchtet, dass seine gerade neu gewonnenen Autoren wieder abspringen. Denn noch immer halten eine Reihe prominenter Schriftsteller an der Hoffnung fest, ihre bisherigen Werke weiter in Deutschland verlegen zu können. Amsterdam, den 29. September 1933. Lieber Klaus, damit auch mein letzter Brief noch eine Schreckensnachricht enthält, übersende ich dir inliegend die letzten Nazi-Szenen deines Onkels. Lies sie sofort und sage, ob ich, wenn überhaupt noch mit einem letzten Funken von Verstand und Überlegung begabt, in der Lage bin, das Gespräch Göring, Goebbels, Sinzheimer drucken kann. Nachdem ich Heinrich Mann gerade nach seinem letzten Brief so unerhört dankbar bin, bin ich völlig ratlos. Kann ihn denn kein Mensch davon abbringen? Kannst du nicht mit ihm sprechen? Natürlich kannst du nicht mit ihm sprechen, wirst du ziemlich erbittert denken und hast auch ganz recht. Vielleicht aber führst du ein so prinzipielles Gespräch mit ihm, dass es möglich ist, auf die Problematik der Nazi-Szenen überhaupt hinzuweisen, die aus dem sonst doch sehr schönen Buch in dieser äußerst prekären Situation herausbleiben müssten. Zum ersten Mal scheint es mir sogar möglich, dass eine solche Publikation wirklich Folgen haben könnte, die in keinem Verhältnis zu ihrem Wert stehen. Ich fand es unsinnig und empörend, wenn gesagt wurde, die Sammlung könne schuld daran sein, dass ihre Mitarbeiter in Deutschland unmöglich werden. Der Abdruck dieser Szenen könnte aber wirklich nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch außerhalb fürchterlich wirken. Er könnte auch deinen Vater ernstlich schädigen und das Buch gefährden. Wenn du die paar Seiten liest, wirst du derselben Ansicht sein wie ich. Gib mir nur einen Rat. Wenn du mich anrufen willst, erreichst du mich unter Laren 513, wo ich Sonnabend und Sonntag sein werde. Schlimmstenfalls werde ich in etwa einer Woche nach Paris fahren und versuchen, mit Heinrich Mann zu sprechen. Besten Gruß, Fritz. Trotz aller Befürchtungen, dass weniger radikale Schriftsteller von einer Mitarbeit bei Querido Abstand nehmen würden, nimmt Fritz Lanzhoff Heinrich Manns Der Hass inklusive der beanstandeten Groteske in das Herbstprogramm 33 mit auf. Nicht nur politisch, sondern auch finanziell ein Wagnis für einen Verlag mit Minderheitenprogramm, dazu in einer Fremdsprache und ohne ausgefeiltes Vertriebsnetz. Es war mir klar, dass die Bücher, die wir herausbringen würden, nur außerhalb Deutschlands verkauft werden konnten. Nun war es eine Erfahrungstatsache, dass ungefähr 10% der Bücher, die wir druckten, im Ausland verkauft wurden. Wenn wir also 10.000 Exemplare von einem Buch druckten, was viel war in Deutschland bei Kiepenheuer, rechneten wir damit, dass ungefähr 1.000 Exemplare nach Holland, Schweiz, Österreich, Tschechoslowakei und so weiter gehen würde. Und ich habe Querido gesagt, dass ich fürchte, dass eine Auflage von 3.000 Exemplaren bereits ein ansehnlicher Erfolg sein würde. Ich habe mich geirrt. Insbesondere im Anfang sind verschiedene Bücher, die bei uns erschienen sind, wesentlich erfolgreicher gewesen. Eins der ersten Bücher, die wir gebracht haben, und zwar war es meine Absicht gewesen, das Buch als eins der ersten zu publizieren, war Der Hass von Heinrich Mann, ein Essay-Buch, das gesammelte Aufsätze von ihm brachte, die er in der Dépêche de Toulouse in Frankreich veröffentlicht hatte und ein paar Aufsätze, die noch aus der Zeit vor 33 stammten. Dieses Buch, ein Essaybuch ist im Allgemeinen nicht besonders erfolgreich, aber dieses Buch hatte ich in der Tat in 4.000 Exemplaren gedruckt und innerhalb von wenigen Monaten waren die 4.000 ausverkauft und wir konnten eine zweite Auflage in der gleichen Höhe nicht nur drucken, sondern auch in der Tat verkaufen. Spätestens mit Heinrich Manns Essayband Der Hass sind die Würfel gefallen. Verlag und Autoren haben sich offen gegen das nationalsozialistische Deutschland und seine neuen Machthaber positioniert. Auch Alfred Döblin, der sich zunächst vehement gegen eine Zusammenarbeit mit Querido ausspricht, veröffentlicht schon 1933 seine Werke im niederländischen Verlag. Als Jude hat sich für ihn die Hoffnung, in Deutschland doch noch publizieren zu können, endgültig zerschlagen. Emanuel Querido und Fritz Lanzhoff arbeiten mit aller Kraft daran, das Herbstprogramm fertig zu bekommen, und das ohne weitere Mitarbeiter. Zugleich setzt Klaus Mann Gott und die Welt in Bewegung, weitere Autoren für die Literaturzeitschrift Die Sammlung zu gewinnen. Klaus Mann erinnert in seiner Autobiografie Der Wendepunkt an die Anfänge der literarischen Revue. Was mich betrifft, so gab ich mir redliche Mühe, den Herren des Dritten Reiches auf die Nerven zu gehen. Nicht genug damit, dass meine ketzerischen Verlautbarungen in der gesamten Emigrantenpresse und in anderen freiheitlich gesinnten europäischen Blättern erschienen, ich gründete auch noch meine eigene Zeitschrift. Eine literarische, aber doch nicht rein literarische Revue namens »Die Sammlung«, die ab September 1933 beim Querido Verlag zu Amsterdam monatlich herauskam. Zu den Mitarbeitern gehörten fast alle exilierten deutschen Dichter und Literaten. Außerdem aber auch eine ziemlich stattliche Reihe nicht-deutscher Autoren von internationalem Prestige. Romain Rolland, Jean Cocteau, Carlo Sforza, Ignazio Silone, Stephen Spender und Christopher Isherwood, Ernest Hemingway, Ilja Ehrenburg und Boris Pasternak. Mein Ehrgeiz war, die Talente der Emigration beim europäischen Publikum einzuführen, gleichzeitig aber die Emigranten mit den geistigen Strömungen in ihren Gastländern vertraut zu machen. Die Anzahl von ungefähr 150 Autoren zeigt ja, dass Interesse in der Sammlung zur Veröffentlichung bei den Autoren sehr groß war. Klaus Mann war ein ausgezeichneter Redakteur und ein ungeheuer gewissenhafter und fleißiger. Er hat die ganze redaktionelle Arbeit alleine bewältigt. Er hatte nicht einmal eine Sekretärin, er schrieb jeden Brief selbst. Er hat Korrespondenz mit, ja, sicherlich mehr als 200 Autoren gehabt, um dann schließlich ungefähr 150 zu veröffentlichen. Das Verhältnis zwischen Klaus Mann und mir, das nicht sehr eng war, solange wir in Deutschland lebten, hat sich dann in Holland sehr schnell entwickelt. Wir haben in der gleichen Pension gewohnt und haben einen großen Teil unserer Zeit zusammen verbracht. Klaus Mann war niemals ein Angestellter des Querido Verlages. Er hat aber in unschätzbarer Weise beraten. Er hat mir geholfen bei der Lektüre der Manuskripte. In wichtigen Fragen habe ich seine Meinung unzählige Male zu Rate gezogen. Und zu meiner Freude hat er auch in der Redaktion der Zeitschrift Fragen mit mir sehr eingehend besprochen. Klaus Mann ist ja in seinem Leben ungeheuer viel gereist. Er hat nie eine Wohnung gehabt. Er lebte in Hotels oder ja auch sehr häufig bei seinen Eltern und hat in den ersten Jahren der Emigration weit mehr als die Hälfte des Jahres in Amsterdam zugebracht. Aber immerhin war er auch monatelang über das Jahr gerechnet nicht anwesend. Und eine Zeitschrift erfordert natürlich die Anwesenheit eines, der Entscheidungen treffen kann, sodass Klaus ja in gewisser Weise auch auf meine Mitarbeit in der Redaktion angewiesen war. Es war mir eine große Freude, für ihn arbeiten zu können, nachdem er mir selber so ungeheure Hilfe geleistet hat in der Redaktion des Verlages. Die Brauersgracht gehört zum einstmals volkstümlichen Amsterdamer Viertel Jordaan. Ein typischer baumbeschatteter Kanal, an dem sich ehemalige Lagerhäuser entlangreihen. Über das Kopfsteinpflaster rumpeln Fahrradfahrer. Die Brauersgracht Nummer 4 ist weit über die Grenzen der Niederlande bekannt. Welche Schätze sich im Erdgeschoss des schmalen Giebelhauses verbergen, lässt sich auf den ersten Blick nicht erahnen. Keine aufregende Leuchtreklame, kein schicker Loungebereich. Auf der verglasten Eingangstür ein Hinweis auf den Namen, die Schmiede und die Öffnungszeiten. Dienstag bis Freitag von 10 bis 17:30 Uhr. Thank you. Als ich das Geschäft betrete, bimmelt ein altertümliches Türglöckchen. Der Holzfußboden knarrt. Es umweht mich der typische Geruch von historischen Archiven. Da stehen sie, dicht gedrängt, Seite an Seite mit in Jahrzehnten erworbener Patina. Vom Fußboden bis unter die Decke Bücher. Bücher, die in den schlechten alten Zeiten dem Untergang geweiht waren. Bücher aus Nachlässen, Sammlungen, aufgelösten Privatbibliotheken. Bücher, die auch der Aficionado kaum sonst noch wo findet. Das deutsch-niederländische Ehepaar Gerhard und Annemieke Leierzapf gründete das Antiquariat Die Schmiede vor über 30 Jahren. Hinter dem Schreibtisch, der zugleich Ladentheke und Treffpunkt für kluge Gespräche ist, ordnet der Inhaber Gerhard Leierzapf seine Unterlagen. Wir haben diesen Laden Antiquariat Die Schmiede seit 1980, also den Laden erst seit 1984. Und haben uns von Anfang an auf deutsche Literatur spezialisiert. Und da gehört eben die Exilliteratur auch dazu. Ja, das sind oft nicht anders als Erstausgaben, denn das ist eben einer der Kernpunkte der Exilliteratur, dass diese Auflagen teilweise verschwindend klein waren im Grunde. Nicht, wenn man früher sich vorstellt, in den 20er Jahren Kiepenheuer 3.000, 4.000, das war ganz normal. Das hat Querido kaum erreicht. Es gab ein paar Titel, die gut verkäuflich waren. Feuchtwanger ging gut und Döbling glaube ich auch, obwohl ich glaube, Feuchtwanger war schon einer der Bestseller bei denen. Nicht? Und da gibt es mehrere Auflagen von manchen seiner Bücher, aber die meisten Bücher sind über 300, 400 Exemplare gar nicht rausgekommen. Das ist ja im Grunde heute gesehen, ist das wirklich lächerlich wenig. Gell? Also mit anderen Worten, das sind oft nur Erstausgaben. Das steht ja hier dann, also meinetwegen von Thomas Mann, der Felix Krull, die hier erschienen ist. Die erweiterte Ausgabe gab es ja vorher auch schon, aber das ist im Übrigen das Einzige, was bei Querido erschienen ist. Da hat er sich doch ein bisschen schwer getan mit dem Verlagswechsel. Klaus Mann war natürlich ein Autor, da war Lanzhoff gut mit befreundet und da das Vergitterte Fenster zum Beispiel, aber auch die großen Romane wie Mephisto, nicht diese berühmte Geschichte, und Der Vulkan, eigentlich eines der besten Bücher übers Exil im Ausland, nicht, das ist bei Querido erschienen. Josef Roth natürlich, der immer versucht hat, jedenfalls die beiden Verleger De Lange und Querido mit gegeneinander auszuspielen. Von dem gibt es also zum Beispiel da Der Leviathan, das letzte, was nach seinem Tod erschienen ist. Ob Gerhard Leierzapf auch Exemplare der von Klaus Mann herausgegebenen Zeitschrift Die Sammlung in seinem Bestand hat? Das ist das erste Heft von der Sammlung. Erster Jahrgang, erstes Heft, September 1933. Mit zum Stempel gratis Prüfnummer, also gratis Probennummer. Und da ist dieses Vorwort drin, wo sich Thomas Mann ziemlich drüber aufgeregt hat. Ja, du willst aber doch, das ist mir viel zu politisch explizit, du willst also doch eine politische Zeitschrift machen und da kann ich leider nicht dran mitarbeiten. Worüber er jetzt genau gefallen ist, das kann ich jetzt nicht. Er hat, hier steht zum Beispiel: Diese Zeitschrift wird der Literatur dienen. Das heißt, jener hohen Angelegenheit, die nicht nur ein Volk betrifft, sondern alle Völker der Erde. Einige Völker aber sind so weit in der Verirrung gekommen, dass sie ihre Besten schmähen, sich ihrer schämen und sie im eigenen Lande nicht mehr dulden wollen. In solchen Ländern wird die Literatur vergewaltigt. Um sich der Vergewaltigung zu entziehen, flieht sie ein solches Land. Zu meiner großen Freude wuchtet Gerhard Leierzapf zwei schwere Bände auf seinen Schreibtisch. Eine komplette, gebundene Ausgabe der beiden Jahrgänge mit 24 Heften der Sammlung, herausgegeben zwischen September 1933 und August 1935. Wie diese Rarität ihren Weg ins Amsterdamer Antiquariat Die Schmiede fand, ist eine eigene Geschichte. Der ursprüngliche Besitzer, Hein Kohn, hieß eigentlich Heinz Kohn, war Buchhändler in Hamburg und flüchtete wenige Tage vor den Bücherverbrennungen in die Niederlande. In Hilversum hat er gewohnt. Er hat aber daneben eben durch seine guten Kontakte, die er hatte, über Ernst Busch auch mit Brecht und mit Anna Segers und Beinahe allen bekannten Exilschriftstellern hat er Kontakte gehabt oder sie gesucht und eben auch gefragt um Exemplare ihrer Bücher und dann auch signieren und oder was dazu schreiben, wie das Buch entstanden ist. Weil der hatte eine Riesensammlung. Und da haben wir ein paar Mal das meiste, also sagen wir mal, teilweise haben wir das bekommen. Und das war jedes Mal, wenn ich da nach Hilversum gegangen bin, war das wirklich ein Schatzkram. Das stimmt, ja, ja. Da waren manchmal also wirklich die tollsten Sachen mit dabei. Naja, was soll ich sagen, ob das jetzt alles mit es hat nicht unbedingt alles mit, also du schlägst einfach ein Buch auf und dann steht da eine lange Widmung von Bert Brecht drin an ihn, nicht? Also das, nicht solche Geschichten, ja. Das war ein ganz wahnsinniger Sammler, also richtiger Maniak war das. Und der konnte nichts liegen lassen. Das war so eine Schatztruhe, wo Sie jetzt gerade drehen. Das war auch ein Emigrant, er war Buchhändler und ist dann nach Holland gegangen, weil ihm auch klar war, dass da nichts mehr läuft. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt in Berlin und hat das also gesehen, dass das nicht funktioniert und hat vor allen Dingen auch dann als Buchhändler gemerkt, dass er besser ins Ausland gehen kann und ist zusammen mit Ernst Busch am Anfang gereist. Ernst Busch, Schauspieler, Sänger, Kommunist, entgeht nur knapp einer SA-Razzia. Er flieht in die Niederlande, denn der sozialistische Radiosender Vara aus Hilversum hat den deutschen Genossen eingeladen, kämpferische Musikprogramme zu gestalten, unter anderem mit Liedern von Hanns Eisler und Bertolt Brecht. Ernst Busch lernt dazu Niederländisch. Klaus Mann hörte seine Stimme über das Radio. Wir lauschen auf die scharfe, geschulte, metallisch hohe Stimme eines deutschen Sängers, der die Lieder der Internationalen Brigade sehr wirkungsvoll, sehr gekonnt zum Vortrag bringt. De revolutionaire zanger Ernst Busch was een der eerste die naar Nederland uitweek. Zijn grote succes was het Solidariteitslied. Strom samen proletaren, kruip toch ons geen uit je nood. Laat je week van leed nu varen, deze dag wordt ons een rood. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van ons een strijd. Wij hongeren en wij eten, voorwaarts en niet vergeten. Je nog een baan en brood hebt, trek je van de steun eens heen. Daarmee kan het socialisme niet voor ons gewonnen zijn. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Wij hongeren en wij eten, voorwaarts en niet vergeten. Eenmaal zal de dag wel komen, dat de wereld met gezang door het volk wordt ingenomen, voor ons allen en voor lang. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Voorwaarts en niet vergeten, alle weken onze weken, alle macht onze macht. Monate nach meinem Besuch in Leierzapfs Die Schmiede erstehe ich in einem Leipziger Antiquariat eine der selten gewordenen Einzelausgaben der Sammlung zu einem unfassbar günstigen Preis. Vergessen, unentdeckt. Ein 85 Jahre altes Exemplar von Die Sammlung, literarische Monatszeitschrift. Erster Jahrgang, Heft Nummer 3, November 1933. 54 Seiten. Der Umschlag ein bisschen vergilbt mit ein paar Eselsohren. Ich kann mein Glück kaum fassen, eines der seltenen Originale der wichtigsten deutschen Exilzeitschrift mein eigen zu nennen. Mit Beiträgen von Max Brod, André Gide, Leon Feuchtwanger. Es kommt noch besser. Meinem Fundstück liegt ein maschinengetippter, hektografierter Zettel bei. Abonniert die Sammlung. Wir wenden uns an alle Freunde einer freien Geistigkeit, die gute Traditionen verbinden will mit Gegenwart und Zukunft. Durch dichterische Gestaltung, durch wissenschaftliche Analyse, durch das Lied, durch die Chronik, die Reportage und das Gedicht. Durch die Darstellung des großen, schweren, schönen und Gefährlichen in unserer Zeit wird die Sammlung weiter das Forum des vertriebenen deutschen Schrifttums sein. In unserem nächsten Heft werden von großen Autoren vieler Nationen die zentralen geistespolitischen Probleme der Zeit erörtert und neu beleuchtet werden. Ein großes, förderndes Geistesgespräch hat eingesetzt in dieser furchtbaren Zeit. Es muss in Gang bleiben. Helft dazu, indem ihr abonniert. Die Redaktion der Sammlung, Amsterdam, Kaisersgracht 333. Einzelheft, Schweizer Franc 1,50. Der beigefügte Werbezettel ist mit einem Stempel versehen. Bücherstube und Versandbuchhandlung Dr. Opprecht und Helbing, Zürich. Emil und Emmy Opprecht betrieben einen Verlag und eine engagierte Buchhandlung im Zentrum von Zürich. Als Reaktion auf die Bücherverbrennungen stellten sie im Schaufenster ihres Buchladens einen Scheiterhaufen mit den Titeln der verbrannten Bücher aus. Für viele ins Exil getriebene Autoren war das Ehepaar Opprecht die letzte Rettung, denn sie beherbergten Geflüchtete, besorgten Visa, gaben finanzielle Unterstützung. Ein Großteil des Verlagsprogramms deckten sozialistische und soziologische Schriften ab, aber auch literarische Werke von Else Lasker Schüler, Ignazio Silone, Bernhard von Brentano. Offensichtlich vertrieb Emil Opprecht in der Schweiz auch Klaus Manns Die Sammlung. Amsterdam, den 7. September 1933. Lieber Klaus, mit der Sammlung sieht es nicht übel aus. Es ist sogar noch einmal nachgedruckt worden. Wir haben fast keine Exemplare mehr. Es werden wie verrückt Probehefte und Ähnliches bestellt und es ist so unübersichtlich wie nur möglich. Ich bin übrigens fest entschlossen und habe bereits alle Vorbereitungen getroffen, nächsten Mittwoch den 1000. Abonnenten zu feiern und dieses auch allen meinen Leuten mitzuteilen. Opprecht und Helbling schrieb ich heute nochmals sehr dringend und sagte ihm, dass die 700 Abonnenten, die Holland bis jetzt aufgebracht hätte, doch zweifellos auch von ihm schnell erreicht würden. Im nationalsozialistischen Deutschland beobachtet man die Aktivitäten der exilierten Schriftsteller sehr genau. Auch Klaus Manns Die Sammlung gerät ins Fadenkreuz. Erhalten ist der Brief vom Intendanten des Berliner Staatstheaters, Hans Joost, bis 1945 Präsident der Reichsschrifttumskammer unter Goebbels und Parteimitglied schon 1932. Den folgenden Brief richtete der Intendant und Theaterautor Hans Joost an seinen hochverehrten Freund und Kampfgenossen Heini. 10. Oktober 1933. Mein lieber Heinrich Himmler, in Amsterdam erscheint das derzeit unflätigste Emigrantenblatt, Die Sammlung. Sie werden sich ja jederzeit Belegexemplare verschaffen können, sonst übersende ich Ihnen auch gern ein Exemplar dieses Schmutzes. Als Herausgeber zeichnet der hoffnungsvolle Spross des Herrn Thomas Mann, Klaus Mann. Da dieser Halbjude schwerlich zu uns herüberwechselt, wir ihn also nicht aufs Stühlchen setzen können, würde ich in dieser wichtigen Angelegenheit doch das Geiselverfahren vorschlagen. Könnte man nicht vielleicht Herrn Thomas Mann, München, für seinen Sohn ein bisschen inhaftieren? Seine geistige Produktion würde ja durch eine Herbstfrische in Dachau nicht leiden, denn wir wissen ja aus unseren eigenen Reihen, welches famose Schrifttum gerade von nationalsozialistischen Häftlingen zur glücklichen Niederschrift kam. Mit Handkuss für Ihre Gattin und Handschlag für Sie. Immer Ihr getreuer Hans Joost. Etliche deutschsprachige Autoren, deren Werke bereits den Bücherverbrennungen zum Opfer gefallen sind, haben 1933 noch immer Hoffnung. Hoffnung, dass der Spuk bald wieder vorbei sein wird. Sich lieber nicht zu offensichtlich gegen das Regime auflehnen. Sich lieber irgendwie arrangieren und die Zusammenarbeit mit linksliberalen oder gar sozialistischen Verlagen vorsichtshalber vermeiden. Folglich erscheint der kompromisslose Querido-Verlag mit Klaus Manns Die Sammlung manchem Autor von Rang und Namen zu oppositionell. Naja, er hatte schon Ambitionen. Er wollte wirklich eine anständige Literaturzeitschrift bringen, die eben auch deutlich macht, dass es keine Grenzen gibt unter den Schriftstellern. Also politische Querelen und so wollte er nicht haben. Aber er wollte schon, dass sie damit dokumentieren, dass sie Abstand nehmen von den Nazis. Nicht? Das war ja sein großes Problem, dass sein Vater und ein paar von seinen Spezies von Fischer eben doch sich da am Anfang jedenfalls sehr zurückgehalten haben, weil sie dachten, naja, ja, zu links, also das gilt sicher für seinen Vater, der hat damit auch nicht zurückgehalten mit dieser Meinung, aber für die anderen und für ihn ja auch galt mehr eigentlich, dass sie die Leser nicht verschrecken wollten, beziehungsweise die deutschen Behörden nicht zu sehr irritieren wollten, weil sie immer noch dachten, und das gilt ja zum Beispiel für Thomas Mann, auch bis 35 sind seine Sachen ja noch in Deutschland erschienen, nicht? Und er wollte da also Rücksicht drauf nehmen. Aber Schickele und Döblin haben das eben auch gemacht. Es gibt ja diese berühmte Erklärung im Börsenblatt, wo die sich von Querido distanzieren. Nicht? Da gehörte Schickele dazu, Döblin, Thomas Mann, ich glaube noch jemand, weiß nicht, also 4, 5 Leute waren das. Die wollten es nicht wahrhaben. Nein, nein, und das hat nicht lange gedauert, bis denen klar war, wie da in Deutschland der Hase läuft. Nicht? Als Klaus Mann für die 6. Ausgabe von Die Sammlung die Ode Amsterdam über seine neue Heimatstadt schreibt, lebt er noch keine 12 Monate in den Niederlanden. Seine Freundschaften mit Fritz Lanzhoff und Hermann Kesten, dem früheren Kollegen von Kiepenheuer, geben Halt. Man teilt sich eine Wohnung, verbringt freie Zeit miteinander, pflegt anregende Gespräche über literarische und politische Entwicklungen mit anderen Exilschriftstellern. Die intensive Arbeit an der anspruchsvollen, widerständigen Zeitschrift Die Sammlung, der Austausch mit fortschrittlichen Autoren aus aller Welt, das eigene literarische Schaffen, noch hat das verstörende Wissen über »Ich kann nicht mehr zurück« den Lebensmut nicht überschattet. Amsterdam. Was für eine schöne, unverwechselbare Stadt. Wenn wir früher ihren Namen nannten oder hörten, kam eine Vision von Patrizierhaus und Hafen, in dem indisches Gewürz verladen wird. Rembrandtlicht, Ghetto. Und der Name Spinozas spielte irgendwie in diese ungenauen, übrigens ziemlich großartigen Vorstellungen. Damals wussten wir nicht, was diese Stadt einmal für uns werden und bedeuten sollte. Welchen großen Dank wir ihr schuldig sein würden. Sie wurde zur Zuflucht. Sie lässt uns arbeiten. Und da sahen wir sie nicht mehr kritisch, vergleichend, geschmäcklerisch an. Da wurde sie uns zur großen, schönen, mächtigen Realität. Da lernten wir ihre 1000 kleinen Eigenheiten kennen und gewannen sie lieb. Sie gehörten zu ihrer Realität. Wir gingen ihre Grachten entlang und wir fanden sie am schönsten im Sommer, in den warmen Nächten. Und den sonderbarsten Reiz hatten sie in dem engen Viertel hinter dem Hafen, wo die Freudenmädchen, stattlich, meist recht betagt, an den Fenstern ihrer sauberen Stuben bei einem Blumenstrauß und einer Lampe sitzen. Und ein fauliger Geruch liegt über dem trägen Wasser. Musik von den Orchestrions kommt aus den offenen Kneipen. Der Singsang der Leierkästen vermischt sich mit ihr. Wir sahen die Grachten im Herbst, wenn die gefallenen Blätter auf dem Wasser schwimmen. Und im Winter, wenn fantastischerweise die halbe Bevölkerung auf diesen zugefrorenen Wasserstraßen, der Prinzengracht, Kaisersgracht, Heerengracht, Schlittschuh läuft. Die Stadt wimmelt dann von Schlittschuhläufern, wie sie stets von den Radfahrern wimmelt, vor deren Rudeln wir über den Leitze Plain und den Rembrandt Plain flohen. Wir bewunderten die vornehme, etwas fröstelnde, sehr reservierte Schmalheit der alten Häuser und die gute Architektur der modernen. Wir gewöhnten uns an die merkwürdig steilen Stiegen der älteren Häuser, freuten uns an den Blumen, von denen diese ernste Stadt überschüttet scheint. In den schönsten Läden und an allen Straßenecken werden sie feilgeboten. Fanden Geschmack an der ausgiebigen, soliden Küche und erst recht an dem Schnaps Bowls. Wir hörten in den holländischen Theatern, wie man mit diesem niederdeutschen, etwas kehligen Idiom, in das sich so viele gewichtige altdeutsche Vokabeln drollig mischen, eine elegante Konversation machen kann. Und im Konzertgebau, wo Mengelberg als eine Art von selten sichtbarem Nationalheiligem regiert, waren wir dankbare Zuhörer. Und welche Vorräte an Kostbarstem und Bestem sind dann noch bei den großen Kunsthändlern zu sehen und in vielen Privathäusern? Wer aus dem Berlin kommt, das sich seine wilhelminische Prunksucht auch in der Republik nicht abgewöhnen wollte, ist doppelt empfänglich für die bescheidene Gediegenheit, mit der hier Gutes geboten wird. Die großen literarischen Verlage beweisen eine Unternehmungslust, die sich eben jetzt gegenüber den vertriebenen deutschen Autoren bewährt, von denen viele nicht weiterarbeiten könnten ohne die bedeutende Hilfe aus Amsterdam. Was Amsterdam an sogenanntem Bohème-Leben aufzuweisen hat, ist bescheiden. Es beschränkt sich auf ein paar kleine Künstlerclubs und etwas auf das Café Américain, das auf eine zurückhaltende und biedere Weise die Rolle des romanischen Cafés und des Café du Dôme spielt. Reiz entsteht da, wo sich Stimmungen mischen. In Amsterdam mischt sich die Stimmung von Patriziertum mit der des Hafens. Beide sind längst zur lebendigen Einheit geworden. Zu der Luft von Behaglichkeit und Solidität kommt die von Abenteuer. Wie Afrika in die Atmosphäre von Paris hineinspielt, so der ferne Osten in die von Amsterdam. Es liegt nicht nur daran, dass es hier Gassen gibt, in denen alles chinesisch ist und dass Malaien ihre Nüsse und Süßigkeiten an den Straßenecken anbieten. Und diese geschichtsbeladene und lebensvolle, diese starke und schöne, gelassene und bewegte Stadt hat die Kraft, uns hoffnungsvoller zu machen. Ist für Klaus Mann das Leben im Exil ein energiegeladener Kampf gegen den nationalsozialistischen Ungeist. Noch erlebt er im Sommer mit seinen Freunden und Autoren beglückende Stunden in Sandfort. Auf einem Foto sieht man ihn zusammen mit seinem brüderlichen Freund Fritz Lanzhoff in Bademänteln mit strahlendem Lächeln hinter sich der Nordseestrand. Die Verlagsgeschäfte bei Querido laufen gut. Die wichtigsten Autoren, sowohl deutsche als internationale, schicken ihre Manuskripte zur Veröffentlichung an die Sammlung. Klaus Manns geliebte Schwester Erika kann sich mit dem Programm ihres Kabaretts Pfeffermühle vor Engagements kaum retten. Die bleierne Zeit des Exils, die Gewissheit, dass es keine Gewissheit mehr gibt, das zunehmende Misstrauen der Holländer gegenüber Exilierten ist noch nicht angebrochen. Diese bleierne Zeit wird erst noch kommen. Das Exil seit 1933 hat Klaus Manns Entwicklung entscheidend beeinflusst. Aus dem spielerischen, weder sich selbst noch die Welt allzu ernst nehmenden Jüngling wurde eine verantwortungsbewusste, selbstkritische Persönlichkeit, die höchste Forderungen an sich stellte und die durchaus bereit, ihre Aufgabe auch in der Nachkriegszeit zu erfüllen, tief enttäuscht war, dass diese Zeit sich ihm verschloss. Klaus war ein treuer und zuverlässiger Freund. Er war nicht egozentrisch, sondern offen für die Probleme und Sorgen seiner Freunde. Es war ihm wichtig, seine Freundschaft zu bekunden, und er machte sich gerne manche Mühe, sie zu beweisen. Klaus und ich suchten uns ein Quartier in der Nähe des Verlages. Nachdem wir eine Anzahl Zimmer in Pensionen angesehen hatten, entschieden wir uns für zwei Räume in der Van Echenstraat, einer ruhigen Straße am Vondelpark, der schönen Grünfläche im Herzen von Amsterdam. Wir bezahlten für diese zwei Zimmer und drei redliche und reichliche Mahlzeiten je 2 Gulden pro Tag. Einen Betrag, der auch zu dieser Zeit durchaus mäßig war. Der Weg zum Verlag war ein schöner Spaziergang von ungefähr 15 Minuten. Es sei denn, das zu garstiges Wetter, das in Holland keine Seltenheit ist, uns zwang, mit der Straßenbahn zu fahren. Die Van Echenstraat, in der die Freunde und Kollegen zur Untermiete wohnten, war schon damals ein exklusives Viertel mit Blick auf den Vondelpark. Herrschaftliche Art-Déco-Villen mit privaten Gärten, Zugang zum Park auf der einen Seite. Die andere Seite, auf der Lanzhoff und Mann Logis bezogen hatten, ist flankiert von schmalen Mehrfamilienhäusern, Wand an Wand mit steilen Treppenaufgängen. Das eher kleinbürgerliche Haus Nummer 181, ehemalige Pension der beiden Freunde, steht heute zum Verkauf an für geschätzte 3,5 Millionen Euro. Das weltberühmte Amsterdamer Konzerthaus, das Rijksmuseum, Magneten für die Kunstwelt, sind damals wie heute nur ein paar Fußminuten entfernt. Na, wie gesagt, hier in Amsterdam, sie lebten zusammen, sie gingen jeden Abend ins, oder nicht jeden Abend, aber ein paar Mal in der Woche ins Konzertgebäude nach zu Konzerten. Sie aßen zusammen, sie beredeten ihre persönlichen Probleme. Durch Klaus und Erika, Mann, ist mein Vater auch dann einige Jahre auch drogenabhängig geworden. Also ich meine, auch das teilten sie, die auch die schwierigen Dinge im Leben. Aber sie waren wirklich brüderliche Freunde und Klaus Mann hat selber auch darüber das selber auch ausgedrückt und in Literatur, dass eigentlich seine wichtigste persönliche Beziehung in den furchtbaren Exiljahren Fritz Lanzhoff gewesen ist. Das hat mein Vater natürlich auch sehr gefreut, dass er das gesagt hat. Die schönste und menschlichste Beziehung, die ich diesen ersten Jahren des Exils verdanke, ist die zu dem Verleger Fritz Lanzhoff. Seit 1933 ist er mein brüderlicher Freund. Bündnisse solcher Art werden meist nur zwischen sehr jungen Menschen geschlossen. Umso größer der Glücksfall einer relativ späten Begegnung. Nicht, als ob ich damals alt gewesen wäre. Mit 27 mag man fast noch als Jüngling passieren. Aber ich war doch schon ein ziemlich erfahrener, umgetriebener Jüngling. Ich hatte früh angefangen mit allem, auch mit der Freundschaft. Nach Rickys Tod durfte ich kaum noch hoffen, solche Gleichgestimmtheit und eine solche Treue jemals wiederzufinden. Nun gab es dies noch einmal. Wie intensiv sich die beiden Freunde austauschten, wie sehr sie auch ihr Privatleben miteinander teilten, erzählen Klaus Manns Tagebucheintragungen. Fast täglich unternehmen sie Spaziergänge, besuchen Theater, Konzerte, Kinos, treiben sich in eleganten Restaurants und Hafenspelunken rum, sprechen über Drogen, Selbstmord, Sexualität und natürlich über zeitgenössische literarische Strömungen. Mit Fritz im Städtischen Museum. Sehr starker Eindruck von den Van Goghs. Enormes Lunch im Astoria mit Fritz und Landauer. Mit Fritz ins Amerikan. Prächtig Hummer gegessen. Mit Fritz ins Kino am Rembrandtsplein. Im Astoria Christopher Isherwood getroffen. Hier mit Fritz lange Unterhaltung über Eifersucht, Probleme der Treue, des Besitzes und so weiter. Fast jeden Nachmittag holte mich Klaus gegen 5 Uhr aus dem Verlag ab. Wir gingen zusammen durch die Stadt, die für uns neu war, die wir beide, insbesondere wegen der Schönheit der Grachten und der alten Gebäude, bewunderten und in der wir uns schnell zu Hause fühlten. Die Abende verbrachten wir vielfach zu Hause, nur Konzerte besuchten wir häufig, insbesondere die des Konzertgebauorchesters, das unter der Leitung von Willem Mengelberg stand, mit Bruno Walter als ständigem zweiten Dirigenten. Die Konzerte fanden in der Saison fast jeden zweiten Donnerstag statt, und ihnen verdankten wir großen Genuss. Da die Familien Mann und Walter, Eltern und Kinder bereits in den Münchner Tagen Nachbarn und Freunde waren, erwies sich die regelmäßige Anwesenheit des Ehepaars Walter für Klaus auch gesellschaftlich als eine erwünschte Bereicherung. Bruno Walter, einem der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, waren buchstäblich über Nacht die deutschen Konzertsäle verschlossen. Walter, Leiter und Chefdirigent des Leipziger Gewandhauses, wird im März 1933 vom örtlichen Polizeipräsidenten gezwungen, Hals über Kopf seine Konzerte abzusagen und von seinem Posten zurückzutreten. In der Berliner Philharmonie dieselbe erschütternde Erfahrung, mit einer kleinen Variation. Zitat des Propagandaministeriums: Wenn Sie das Konzert abhalten, dann können Sie sicher sein, dass alles im Saal kurz und klein geschlagen wird. Bruno Walter, mit nur 25 Jahren von Gustav Mahler an die Wiener Hofoper gerufen, Dirigent an der Londoner Covent Garden Oper und bei den Berliner Philharmonikern, muss abtreten. Ohne Not übernimmt den Dirigentenstab stattdessen der reinrassig-arische Richard Strauss. Nur wenige Tage später erhält der in seiner Heimat als Jude von jeder künstlerischen Tätigkeit ausgeschlossene Bruno Walter eine Einladung vom renommierten Amsterdamer Konzertgebauorchester. Er soll den erkrankten Chefdirigenten ersetzen. In Amsterdam hatte man bereits von Bruno Walters skandalöser Entlassung erfahren. In seiner Autobiografie »Thema und Variationen« beschreibt der vertriebene Dirigent den ungeheuren Empfang in Amsterdam. Ich sagte zu und fuhr über die Schweiz, Frankreich und Belgien, also im Bogen um Deutschland herum, nach Holland. An der holländischen Grenze stiegen mehrere Journalisten zu mir in den Wagen. Die holländischen Zeitungen hatten zwar ausführlich darüber berichtet, was sich mit mir in Deutschland ereignet hatte, aber sie wünschten nun auch ihren Lesern von meiner persönlichen Einstellung zu dem Erlebnis Kenntnis zu geben. Meine Antworten mussten jedoch so vorsichtig ausfallen, wie es die Sorge um meine Familie verlangte. Denn schon hatte es sich ereignet, dass gegnerische Äußerungen von Antinazis im Ausland an deren Angehörigen in Deutschland grausam gerecht worden waren. Ich traf in Amsterdam ein, wo mich Rudolf Mengelberg am Zug erwartete. Mir stand eine Überraschung und eine kaum tragbare Erschütterung bevor. Als ich aus dem Bahnhofsgebäude hinaustrat, sah ich den riesigen Platz davor, schwarz von Menschen. Sie waren gekommen, um ihre Sympathie einem Musiker zu bezeugen, dessen Name und Wirken in Holland bekannt war und der ein schweres Unrecht erlitten hatte. Sie wollten auf diese Weise gegen das Unrecht und gegen die Gesinnung, die es begangen, demonstrieren. Und plötzlich begannen sie zu singen. Es war ein altes niederländisches Freiheitslied, das sie anstimmten, und der schöne, feierliche Klang, der über den weiten Platz und das Wasser in die Abenddämmerung hinausdrang, verklärte die Anti-Nazi-Demonstration der Amsterdamer Sozialdemokraten zu einer Bekundung menschlicher Verbundenheit. Von Holland und den schönen Konzerten mit dem Orchester des Amsterdamer Konzertgebouw kehrte ich nach Wien zurück. Meine Frau traf dort am Morgen nach dem Tage des von der deutschen Regierung angeordneten Judenboykotts ein. Sie, die kaum Tränen kannte, fiel mir weinend um den Hals, als sie aus dem Zuge stieg. Der Anblick des entfesselten, uniformierten Pöbels mit dem Abzeichen des Hakenkreuzes, der misshandelten Menschen auf den Berliner Straßen, der zertrümmerten Verkaufsläden, dieser ganze Zustand von Angst und Qual der Wehrlosen und gröhlenden Lust der Verfolger hatte sie völlig aus der Fassung gebracht und wirkte noch lange in ihr nach. Der in Deutschland seiner Karriere beraubte Dirigent wird im renommierten Amsterdamer Konzerthaus auf Jahre ein regelmäßiger Gast sein. Am 26. März 1933 dirigiert Bruno Walter im Amsterdamer Konzertgebouw unter anderem Mozarts Klavierkonzert Nummer 19, Karl Maria von Webers Oberon-Ouvertüre und die 5. Symphonie von Gustav Mahler. Thank you. Amsterdam und der Querido Verlag werden zu einem Zufluchtsort für aus Deutschland geflohene Schriftsteller. Viele Intellektuelle glauben allerdings zu diesem Zeitpunkt, dass es schon nicht so schlimm werden wird. Fritz Lanzow erinnert sich in einem Rundfunkinterview Jahrzehnte später an jenen Tag, der alles verändern würde. Es gehört zu den Dingen, die mir heute noch unbegreiflich sind und über die ich täglich beinahe nachdenke. Wie war es möglich, dass nicht jeder erkannt hat, dass die Machtübernahme von Hitler das Ende des freien Verlegens bedeutete? Wir bei Kiepenheuer haben auch viel zu spät erkannt, dass es so ist. Aber ich kann wenigstens sagen, dass es uns am 30. Januar 1933 klar war, dass der Verlag überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, zu überleben. Wir wussten, wir haben zu liquidieren. 80% unserer Autoren waren unannehmbar für das neue Regime. Die Autoren standen auf den Listen, die unmittelbar publiziert wurden. Erst unregelmäßig, aber sehr schnell kamen diese Listen regelmäßig heraus und unsere Autoren nahmen stets eine prominente Stellung auf diesen Listen ein. Etliche der Autoren verbringen in der alten Grachtenstadt auch einen Teil ihres Lebens. Fritz Lanzow wird zum Berater, Verleger, Freund und manchmal auch zum symbolischen Hackklotz für die Frustrationen und die Not der vertriebenen Schriftsteller. Einer der erfolgreichsten Autoren jener Zeit ist Josef Roth, ein knorziger Österreicher, dessen Romane im deutschsprachigen Raum sensationelle Auflagen hatten. Ein großartiger Schriftsteller und ein schwieriger Mensch. Am Tag nach der sogenannten Machtübernahme verlässt Roth Deutschland für immer, lebt zunächst in der Schweiz, dann in Frankreich, für mehrere Jahre auch in Amsterdam. Mit Fritz Lanzow war Josef Roth schon in Berlin durch den Kiepenheuer Verlag bekannt. Roth hat keine Scheu, bei dem oppositionellen Querido Verlag zu publizieren, aber auch bei der Amsterdamer Konkurrenz Allard de Lange. Beide Verlage setzt er mit ständigen Briefen, mal drohend, mal bittend, unter Druck. Finanzieller Mangel ist ein Dauerthema. Den anspruchsvollen Lebensstil ändert Josef Roth deshalb keinesfalls. Er weiß, was er sich selbst und seinem literarischen Erfolg wert ist. In den Niederlanden ist Roth keinesfalls ein Nobody. Sein Roman Hiob erscheint 1931 in niederländischer Übersetzung. Mit dem Radetzky-Marsch gelingt ihm auch in den Niederlanden der Durchbruch. Querido veröffentlicht 1934 den ersten im Exil geschriebenen Roman Tarabas. Auflage 6000 Stück. Der erfolgsgekrönte Roth ist andere Zahlen gewohnt. Josef Roth war ja schon Autor vom Gustav Kiepenheuer Verlag in Berlin und war sehr erfolgreich, zu Recht. 1930 erschien also sein erfolgreichstes Buch, Radetzky-Marsch. Und da wurden in Deutschland, ich glaube, die Auflage war dann sehr schnell 50.000, 60.000 Exemplare. Das war ein wirklicher Erfolg. Und natürlich Hiob was ja ein schmaleres, dünneres Buch war, das war auch sozusagen sehr erfolgreich. Also er war ein Erfolgsautor in Deutschland schon vor er ins Exil ging. Außerdem war er Kolumnist für die Frankfurter Zeitung und er reiste in der Zeit schon sehr viel, war auch viel im Ausland und schrieb Kolumnen für Essays und Kolumnen für die Frankfurter, war deren Korrespondent, also von der Frankfurter Zeitung und war sehr gut bezahlt. Also er hatte ein sehr hohes Einkommen, aber er hatte auch sehr hohe Kosten. Erstens mal hatte er eine sehr kranke Frau, die dann auch in einer Nervenklinik aufgenommen war und die hatte also sozusagen, das hat er alles zahlen müssen bis zu ihrem Tod. Dann hatte er eine Freundin, mit der er zusammenlebte, mit zwei Kindern. Das war sein Zirkus. Also der Vater der Kinder war ein afrikanischer Prinz. Also er zog mit diesem Wanderzirkus also durch die Welt und lebte nur in sehr guten Hotels und aß in sehr guten Restaurants. Also er hatte ein sehr teures Leben und war sehr verwöhnt. Jetzt kam das Exil und er dachte natürlich, er war auch nicht ein Mensch, der sich sehr um, sagen wir mal, materielle Dinge kümmerte. Das musste einfach da sein, kam auch sozusagen das Geld. Aber jetzt war alles verkleinert. Ich konnte nicht mehr die Frankfurter Zeitung, die jüdische Zeitung, seine Position da gab es nicht mehr. Später gab es die ganze Zeitung nicht mehr. Es war alles sehr reduziert, aber das hat ihn nicht interessiert. Er lebte auch übrigens und arbeitete natürlich nur in Cafés und ging schon am Morgen sozusagen ins Café und da trank er nicht nur Kaffee, sondern da kam schon die Flasche auf den Tisch. Also er war ja ein schwerer Alkoholiker. Und dieses Leben wollte er einfach so weiterführen, auch wenn er hier in Holland war. Ich meine, mein Vater hat manchmal in seiner Pension, wo mein Vater wohnte, nachts Anrufe bekommen. Hier ist ein Herr, der hat eine ziemlich große Zeche, weil er hat alle Leute dauernd eingeladen für noch ein Gläschen und noch ein Gläschen. Und er kann die Zeche nicht zahlen und hat uns ihre Telefonnummer gegeben. Da musste mein Vater in die Kneipe gehen und ihn eben auslösen. Nun war es also so, dass die Pension Hirsch, hieß die, hinterm Konzertgebäude, wo hatte zwei Eingänge und zwei Hausnummern. Und im einen wohnten Kästen und Landau und im anderen wohnten Klaus Mann und mein Vater. Und morgens frühstückte man zusammen. Also natürlich wurden wir ausgetauscht. Und im Falle Josef Roth war es so, dass die Vorschüsse, die Josef Roth haben wollte und auch zum Teil haben musste, um seine Kosten zu bezahlen. Die Vorschüsse waren so, dass die Herren aller Lange und Querido mit runzelnder Stirn sich das dann wieder anguckten, die Vorschüsse, und sagten, ja, aber hören Sie mal zu, kann das denn jemals wieder zurückverdient werden? Also die deutschsprachigen Herren der deutschsprachigen Verlage mussten immer untereinander verabreden, wer zahlt jetzt wieder den nächsten Vorschuss, wo ist ein Buch besser verkauft, bei welchem Verlag, sodass man es verantworten kann, dass Roth wieder einen Vorschuss bekam. Aber Roth hat das nicht verstehen wollen oder auch nicht verstanden. Wenn er überhaupt in einer anderen Welt lebte, dann war es die KUK, die Kaiserliche. Er wollte ja auch den Kaiser immer wieder zurückhaben. Vor allem die österreichische Monarchie war ihm sehr ans Herz gewachsen. Und ich meine, der interessierte sich nicht für, die Kasse musste stimmen und das Geld musste bezahlt werden. Und er hat sich da zum Teil wirklich sehr unangenehm geäußert. Also er nannte zum Beispiel die Leute, denen er alles verdankte, also an geschäftlichem Erfolg, Lanzhoff, Kästen, Landauer, das waren die reichen Juden vom Kurfürstendamm. Also ich meine, das ist, was man nennt, eine antisemitische Bemerkung. Und das konnte Roth als galizischer Jude sich erlauben und konnte das sagen, ohne dass er Antisemit war. Aber das war seine Einstellung. Die Herren müssen mal zahlen, dafür sind sie da. Ich meine, es ist ja sehr oft so, dass Autoren Verleger beschauen als ihre, nicht nur als ihren Psychiater, aber auch als ihren Bankier. Er war ein genialer Schriftsteller. Also ich kann immer wieder in seine Bücher schauen. Ein wunderbarer Stilist und eigentlich einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren des frühen 20. Jahrhunderts. Aber er war ein unangenehmer Mensch. Nach einem der vielen fordernden und herrisch formulierten Briefe Josef Roths an den Querido-Verlag platzt sogar dem ausnehmend höflichen Fritz Lanzhoff der Kragen. Amsterdam, 29. Juli 1934. Was veranlasst Sie eigentlich, nachdem Sie jahrelang über jeden Vertrag hinaus alles nur irgend auftreibbare Geld von uns erhalten haben, sich jetzt streng wie ein Unteroffizier zu benehmen? Weshalb Sie übrigens keinen roten Heller mehr bekommen, als wenn Sie sich etwas freundschaftlicher stellen würden. Mich interessiert die Beantwortung dieser freundschaftlichen Frage. Vergessen Sie nicht, mir zu schreiben. Die Post ist eine Abwechslung in meinem sehr beschissenen Leben. Ihr Fritz Lanzhoff. Auch Klaus Mann hat so seine speziellen Erinnerungen an die anstrengenden, aber auch inspirierenden Begegnungen mit Josef Roth. Die Visiten des österreichischen Dichters Josef Roth brachten mancherlei Aufregung. Er bestand auf exorbitanten Vorschüssen und befremdete die Herren von der Presse durch bizarre politische Theorien, die er mit großer Beredsamkeit und Insistenz vertrat. Während der Dichter dergleichen auseinandersetzte, konsumierte er erstaunliche Mengen äußerst konzentrierten Alkohols. In meiner Erinnerung waren es meist Getränke von ungewöhnlich dunkler, bräunlicher Färbung und geradezu diabolischer Intensität, die unser Freund aus kleinen Gläsern schlürfte. Wo er sich auch gerade aufhalten mochte, immer wurde sein Tisch zum Zentrum. Kollegen und Bewunderer umgaben ihn, während er mit einer nicht ganz geheuren, vielleicht verzweifelt scherzhaft gemeinten Begeisterung vom kaiserlichen Gedanken schwärmte und dabei ein dunkles Gläschen nach dem anderen kippte. Die Mischungen, an denen er sich erlabte, sahen wie Medizinen aus, waren aber furchtbar unbekömmlich. Der Dichter Roth beging langsam Selbstmord, trank sich allmählich zu Tod, inmitten Bewunderer und Kollegen. Einige der Cafés, in denen Josef Roth mit winziger Schrift seine Manuskripte verfasste, existieren noch heute. Das Café Reinders am Leidse Plain, ein touristischer Treffpunkt am Drehkreuz der Amsterdamer Tram, mit Tischen und Stühlen vollgestellte Terrassencafés. Dazwischen Menschenmassen mit Rollkoffern und Rucksäcken, Wechselstuben für Währungen aus aller Welt. Nichts erinnert mehr daran, dass hier einst ein gefeierter Schriftsteller ungezählte Flaschen leerte und ebenso viele Seiten vollschrieb. Sein anderes Stammlokal, das Café Scheltema, hat sich zum Glück jeder Gentrifizierung verweigert. In die Jahre gekommene wackelige Stühle, verschnörkelte Spiegel an den braunen Wänden, rohe Holzbohlen. Über einer der robusten Sitzbänke hängt ein Messingschild mit ironischem Selbstzitat des Schriftstellers. Josef Roth, das bin ich wirklich. Böse, besoffen, aber gescheit. In Café Amsterdam, hohe Seemannen singen, hohen Drome vergingen in de Stad Amsterdam. In Café Amsterdam hoor je zeemannen zuchten als gescheurde wimpels aan gitzwarte luchten. In Café Amsterdam zie zeelui verdrinken in een bier en een tranen tot de nacht weer gaat stinken. Maar in Café Amsterdam hoor je zeemannen gapen als de barvrouw gaat slapen in het lucht van haar man. In Café Amsterdam zie je zeemannen zweten boven borden vol eten, vette vis, stugge stamp en dan flitsen tanden. En dan schittert het goud en hun voorhoofd is zout van hun glimmende handen. En de schol smaakt naar zee en de zee is van bier en geld is papier. Dus zit er niet mee, te veel gegeten om de broek dicht te knopen. En dan willen ze lopen, maar ze zijn veel te lam. In Café Amsterdam zie je zeemannen walsen en ze schuren hun pens tegen mals en madame. En ze dansen en draaien als krankzinnige zonnen. En dan zijn ze begonnen met paaien en aaien. Het accordeon is vals als de tanden der meiden. En de stilte doet pijn als de bal stopt met hijgen. Er wordt keurig gebogen met een keurig gezicht. En ze duwen een prooi dan weer terug in het licht. In café Amsterdam zie je zeeman het drinken en drinken en drinken. En nog veel meer drinken, drinken op de toekomst. En van meisjes van 50 in Amsterdam, in de handen, nee. Of iedere dame die de dijen verhuurde, die de deugden verkocht. Voor zolang als het duurde, voor een halve fles bocht. En ze kruipen naar buiten op hun knieën en klauwen. En ze pissen zoals ik hel op ontrouwe vrouwen. In café Amsterdam, in café Amsterdam. Zusammen mit Josef Roth schreibt und trinkt in den Amsterdamer Kneipen eine junge Schriftstellerin, die ebenfalls aus Deutschland geflohen ist. Die Kölnerin Irmgard Keun hatte mit ihren Romanen Gilgi, eine von uns, und Das kunstseidene Mädchen noch vor Machtergreifung der Nationalsozialisten einen Überraschungserfolg, weil sie mit frechem Tonfall das Lebensgefühl der jungen, großstädtischen Generation traf. Wie sich junge Frauen nicht mehr um moralinsaure Vorschriften kümmern, sondern ihr eigenes Geld verdienen, in modischen Kleidern die Nacht zum Tag machen und den Männern eine Nase drehen. Oder Liebschaften aus finanzieller Not eingehen. 1933 werfen die völkischen Studenten Irmgard Keuns Asphaltliteratur ins Feuer. Erst 3 Jahre später verlässt die Autorin Deutschland. Der Lektor und Schriftsteller Hermann Kesten, eng befreundet und in einer Hausgemeinschaft mit Klaus Mann und Fritz Lanzhoff lebend, erinnert sich an die erste Begegnung mit der Autorin in Brüssel. In der Halle des Hotels Metropol fand ich ein hübsches, junges Mädchen. Blond und blauäugig, in einer weißen Bluse, das lieb lächelte und wie ein Fräulein aussah, mit dem man gleich tanzen gehen möchte. Aber wir saßen noch nicht am Tisch bei einer Tasse Kaffee und einem Glas Wein. Da sprach sie schon von Deutschland, mit blitzenden Augen und roten, witzigen Lippen. Sie erzählte vom neuen, exotischen Germanien mit vorsichtig gesenkter Stimme und in tollkühnen Wendungen und Bildern. Ihre weiße, seidene Bluse und ihre blonden Haare flatterten wie in einem wilden Wind. Ihre Augen und Hände schienen mitzusprechen. Und es sprachen ihr Verstand und ihr Herz. Sie war naiv und brillant, witzig und verzweifelt, volkstümlich und feurig und kein Fräulein mehr, sondern eine Tochter, die sich ihrer Väter und Brüder schämt, eine Prophetin, die anklagt, ein Prediger, der schilt, ein politischer Mensch, der eine ganze Zivilisation sich verschlemmen sah. Alles an ihr sprach und lachte und höhnte und trauerte. Sie war ganz Schmerz, ganz Empörung, ganz Leidenschaft, ganz Humor. Als ich schließlich durch die hallenden Straßen des nachtdunklen Brüssel in mein Hotel ging, schien mir, Deutschland könne nicht ganz untergehen, wenn es solche mutigen satirischen Dichterinnen habe. Hermann Kesten, alter Freund und Kollege aus den Berliner Zeiten bei Kiepenheuer, ist zu dem Zeitpunkt Lektor beim Amsterdamer Verlag Allard de Lange. De Lange hat ebenfalls eine deutschsprachige Abteilung für Exilautoren gegründet und veröffentlicht Irmgard Keuns Roman »Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften«. Er wird zum Bestseller des Jahres 1936. Weitere Manuskripte der jungen, talentierten Schriftstellerin lehnt der Verlag Allard de Lange allerdings ab. Sie seien zu politisch und vor allem zu antideutsch. Und so übernimmt der fortschrittlichere und mutigere Querido-Verlag alle weiteren Manuskripte von Irmgard Keun. 1937 erscheint »Nach Mitternacht«, das Fritz Lanzhoff als »eines der besten Bücher, die den Beginn des Hitler-Regimes behandeln« bezeichnet. Da sie die ersten Jahre des Dritten Reichs noch in Deutschland mitgemacht hatte, ist es wie kaum ein anderes ein legitimes Produkt der Zeit. Auch Irmgard Keun verbrachte den größten Teil des Tages schreibend in Cafés. Sie hatte Deutschland ohne Mittel verlassen und wurde durch bescheidene Rentenzahlungen bald von dem einen, bald von dem anderen Verlag unterhalten. Oft rief sie mich vom Café Américain oder Trianon oder Kaiser an und wollte am frühen Nachmittag abgeholt oder ausgelöst werden. Da ich nicht immer abkömmlich war, musste sie manchmal Stunden warten. Wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis, das durch solche Zwischenfälle in keiner Weise gestört wurde. Irmgard Keuns »Kind aller Länder« ist der zweite Roman, der bei Querido erscheint. Er erzählt aus dem scheinbar naiven Blickwinkel des Mädchens Kulli die Flucht aus Deutschland nach Amsterdam. Querido bringt den scheinbar so leichtfüßig verfassten Roman 1938 raus. Keuns eigene Exilerfahrungen spiegeln sich in der Geschichte der Romanfigur Kulli, einem 10-jährigen Mädchen aus Deutschland, zusammen mit der Mutter nach Amsterdam ins Exil getrieben. Kullis Vater ist Schriftsteller und wird mit seinem Roman nicht fertig, während sein Amsterdamer Verlag schon händeringend auf die Endfassung wartet. Vermutlich ist die Figur des Verlegers Herr Krabbe ein Abbild von Emanuel Querido. Wir sind in Amsterdam seit 3 Tagen. Als wir ankamen, war die Stadt mit orangefarbenen Fähnchen geschmückt, aber nicht für uns. Meine Mutter und ich sitzen in einem Lokal am Bahnhof, das auf schwarzem Wasser schwimmt. Die Sonne scheint, Schiffe fahren vorbei, Motorboote legen vor unseren Füßen an. Wir warten auf Herrn Krabbe. Vielleicht lässt er mich einmal in so einem Motorboot fahren. Er ist manchmal sehr nett, aber manchmal sieht er mich auch mit so düsteren Blicken an, als solle ich nicht auf der Welt sein. Er wollte auch gestern nicht die Möwen mit mir füttern. Ich darf mit meiner Mutter nicht sprechen, sie hat eine angestrengte Stirn. Wahrscheinlich überlegt sie, wie sie Herrn Krabbe erklären soll, dass sie das Romanmanuskript von meinem Vater wieder nicht mitgebracht hat. Das Hotel, in dem wir wohnen, ist so schön und vornehm, dass wir ängstlich atmen, wenn wir durch die Halle gehen müssen. Meine Mutter findet, dass wir überhaupt nicht mehr wie Gäste aussehen, sondern wie Frauen, die den Gästen Wäsche bringen oder Kleider zum Reinigen und Aufbügeln abholen. Als meine Mutter und ich vor ein paar Tagen in Amsterdam angekommen sind, haben wir zuerst geschlafen. Dann hat mir meine Mutter das weiße Kleid angezogen. Wir sind in das Büro von Herrn Krabbe gegangen. So stand meine Mutter mit mir vor Herrn Krabbe und bat ihn, meinem Vater Geld zu schicken. Herr Krabbe hielt ein Telegramm von meinem Vater in seinen Händen, in dem stand, er bitte ihren Schutz für hilflose Frau und Kind. Damit waren meine Mutter und ich gemeint. Herr Krabbe hat sich mit den Händen seinen Kopf und die Haare zusammengedrückt. Er hat meiner Mutter Bücher gezeigt, in denen sich Zahlen befinden, die unterm Strich eine Abrechnung sind. Er hat gesagt, dass mein Vater bereits seit einem halben Jahr seinen neuen Roman hätte abliefern müssen. Immerzu habe er das fertige Manuskript angekündigt und dafür schon furchtbar viel Geld im Voraus erhalten. Meine Mutter hat gesagt, der Roman ist fertig, ich habe ihn im Hotel. Jetzt sitzen wir hier am Wasser und warten wieder auf Herrn Krabbe. Vielleicht kommt er mit seinem Fahrrad. Dann versuche ich mal drauf zu fahren. Alle Menschen fahren hier mit Fahrrädern und sind fröhliche Radfahrer. Nur Herr Krabbe ist ein ernster Radfahrer. Er singt nie beim Fahren vor sich hin. Er fährt auch nicht freihändig. Hoffentlich kommt bald mein Vater zurück. Wir sind schon wieder in größter Sorge wegen des Hotels. Meine Mutter wagt gar nicht zu fragen, was das Zimmer kostet. Wir wohnen im Hotel zusammen mit lauter Maharajas. Das sind die reichsten Männer der Welt. Herr Krabbe ist endlich in unser Lokal am Wasser gekommen. Er sieht dunkel böse aus, wie ein Menschenfresser. Es sind weitere Dichter in Amsterdam eingetroffen. Die wachsen Herrn Krabbe über den Kopf, weil sie alle Geld von ihm wollen. Jetzt gehe ich zur Hauptpost. Ich kenne den Weg. So viele Menschen stehen überall, weil die Königin herumfährt. Ich möchte sie gern sehen. Vielleicht hat sie eine große Krone auf. Aber ich habe keine Zeit. Auf der Straße liegt ein großer Schäferhund mit einem Bettler. Dem Schäferhund ist das Bild von der Königin auf den Rücken geschnallt. Sie trägt eine Krone. Ich darf das Geld für das Telegramm nicht verlieren. Überall sind Stände mit Trauben, Pfirsichen, Orangen und Kuchen. Ich möchte so furchtbar gern was kaufen. Viele Menschen betteln, weil sie auch kein Geld haben. Am Dammrack steht ein roter kleiner Kasten. Da wippen Puppen hin und her und sprechen. Das ist ein Theaterstück. Weit fort rufen und schreien Menschen. Da fährt jetzt die Königin. Kleine Pferde ziehen Wagen mit großen Schränken aus Gold und Edelsteinen. Daraus kommt Musik. Überall ist Musik. Am schönsten sind die braunen Pferde, die gegenüber von der Post stehen. Sie gehören den Soldaten. Ein Telegramm ist von meinem Vater gekommen. Er ist fast schon in Holland. Er ist in Belgien. Die Holländer lassen ihn nicht rein, weil er keine hohen Geldsummen vorweisen kann. Überhaupt wollen sie keine geflüchteten Leute mehr haben. Meine Mutter und ich dürfen auch nicht mehr hier sein. Wir können aber auch nicht nach Belgien zu meinem Vater, weil wir kein belgisches Visum haben. Mein Vater hat auch einen ganzen Haufen Leute aus Prag und aus Polen mitgebracht, weil die Leute dort in Angst leben. Die Angst ist auch hier bei uns. Ich wünschte, wir hätten meinen Vater wieder. Wenn mein Vater in Belgien bis zur Grenze fahren würde und wenn wir hier in Holland bis zur Grenze fahren würden, dann könnten wir uns doch vielleicht mal sehen und winken. Herr Krabbe sagt, wenn jetzt ein Krieg kommt, werden wir alle eingesperrt und totgeschossen. Viele Menschen kommen zu uns in die Hotelhalle. Wir haben sie in Österreich kennengelernt, in Prag, in Polen. Auf einmal sind sie fast alle hier in Amsterdam und weinen manchmal und sagen, ihr habt es gut. Dann fängt auch meine Mutter an zu weinen. Vor dem Hotel ist das große Café. Da sitzen die Menschen im Freien auf blonden Stühlen und trinken Kaffee. Der Rasen ist so grün, alles leuchtet, Straßenbahnen unterhalten sich mit Autos, glänzen und tuten und klingeln. Es ist so warm geworden, wir brauchen keine Decken und Mäntel. Alle Menschen schwitzen. Wenn man einem die Hand gibt, klebt man an ihm fest. Aber bald wird es wieder kalt. Manchmal telefoniert mein Vater aus Brüssel. Dann sagt er, Ruhe, Kinder, Ruhe. Mein Vater weint nie. Es ist warm und wir haben Hunger. Wir können nicht abreisen, weil wir das Hotel nicht bezahlen können. Wir können in kein anderes Land, aber wir dürfen auch nicht hier bleiben. Vielleicht kommen wir ins Gefängnis. Dann werden wir verpflegt. Mit such mich, wo die Myrten grinnen, gefindst mich dort, denn nicht mein Schatz. Wo Lebenswölken Bäume schienen, dort denn ist mein Ruheplatz. Dort denn ist mich, wo die Vögel singen, gefühlt. Das Verlagsgebäude von Emanuel Quirido an der Kaisersgracht 333 ist heute ein privates Wohnhaus. Damals wie heute ein herrschaftliches Gebäude. 4 Etagen mit hohen Räumen und Blick auf die elegante Kaisersgracht. Einer, der die Atmosphäre im Quirido-Verlag literarisch verarbeitet hat, ist Bruno Frank. Seine überaus erfolgreichen Theaterstücke wurden in den 20er Jahren an Dutzenden von Bühnen aufgeführt. Bruno Frank und seine Frau Liesel waren gute Freunde und Hausnachbarn der Familie Thomasmann in München. Als der Reichstag brennt, flieht das jüdische Ehepaar am nächsten Morgen in die Schweiz. Fritz Lanzow gewinnt den als äußerst liebenswürdig, gebildet und herzlich geschilderten Schriftsteller gleich zu Beginn der verlegerischen Arbeit bei Quirido. Schon nach kurzer Frist erhielt ich einen zweiten Brief von Bruno Frank, in dem er mir schrieb, er schäme sich, vor einigen Wochen noch Zweifel geäußert zu haben, ob er außerhalb Deutschlands erscheinen wolle. Er drückte mit voller Klarheit aus, dass er zu der endgültigen Entscheidung gekommen sei, sich von den reichsdeutschen Partnern zu trennen. Er gedenke in Zukunft nur im antifaschistischen Lager zu veröffentlichen. Das wurde der Beginn einer verlegerischen Verbindung, die bis zu seinem allzu frühen Tod in enger persönlicher Freundschaft währte. Bruno Frank veröffentlicht bei Quirido 4 Romane. Seinen 5. Exilroman, Die Tochter, kann Frank 1943 nach dem Überfall der Deutschen auf die Niederlande nur noch im mexikanischen Exilverlag El Libro Libre veröffentlichen. Die Tochter, in Gestalt der Protagonistin Elisabeth, ist Inhaberin einer Buchhandlung in Polen. Ihr anspruchsvolles Literatursortiment bezieht sie von einem Amsterdamer Verlag, den sie persönlich aufsucht. Die folgende Szene aus Die Tochter ist Bruno Franks persönliche Hommage an den Quirido-Verlag, an den langjährigen Freund Fritz Lanzow in Gestalt der Romanfigur Auerbach und an die Stadt Amsterdam mit den Kunstschätzen des goldenen Zeitalters. Geschrieben aus der Sicht der Buchhändlerin Elisabeth. Aus Amsterdam gelangte die gehetzte Literatur auf Elisabeths Regalen am Ringplatz. Sie setzte ihren Ehrgeiz da rein, dass nichts davon fehlte. Aber die Bücher verkauften sich schwer. Dieselbe Welt, die sich die Augen zuhielt vor der deutschen Gefahr, sie begann sich die Ohren zuzuhalten vor der deutschen Sprache. Auch dort, wo diese Sprache ein Instrument des Grams und der Auflehnung war. Der Versand der Bücher aus Holland nach Polen war keineswegs einfach. Immer neue Umwege mussten ersonnen werden. Zahlungen zu bewerkstelligen war ein Problem. Das machte Briefaustausch nötig, besonders mit einer dieser Verlagsfirmen, der, die am meisten wagte und galt. Angenehme Äußerungen kamen von dort, frei und humoristisch im Ton. Der Mann, der sie zeichnete, hieß Auerbach. Es wäre nützlich und anregend, dachte Elisabeth, da einmal persönlich Kontakt zu suchen. Und die Reise war kurz. Man bestieg in Warschau das Flugzeug und war nicht genötigt, unterwegs einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. Das Haus, ein 100-jähriger feiner Ziegelbau, blickte mit seiner hohen und schmalen Front nach der Gracht. Ulmen spiegelten ihr gezahntes Blattwerk im lautlosen Wasser. Droben, das Zimmer im 3. Stock, zu dem man Elisabeth wies, schallte vor Tätigkeit. Die Arbeitenden waren beengt von Bücherstapeln und versandbereiten Paketen. Jemand diktierte. 2 Schreibmaschinen klapperten durch die offenen Fenster in die Stille hinaus. Herr Auerbach kam aus seinem Privatkontor und streckte ihr die Hände entgegen. Dieses Kontor war ein Kämmerchen. Ein Schreibtisch hätte nicht Platz gefunden. Stattdessen sah man neben dem Fenster ein altmodisches Stehpult, wirr mit Papieren bedeckt. Zwischen den Regalen und Büchertürmen blieb gerade Raum für 2 Stühle. Sie saßen kaum, so strömte schon das Gespräch ohne Hindernis. Sie hatten nicht nötig, erst gemeinsamen Boden zu suchen. Wer bei Herrn Auerbach eintrat, war ein Verbündeter. Er wirkte unmittelbar angenehm, durchaus nicht enttäuschend nach seinen Briefen. Seine sehr dunklen Augen im mittelmeerbraunen Gesicht unter einem wahren Helm von nachtschwarzem Haar, leuchteten klug. Und er lachte gern, mit Genuss. Es war ein freies und tapferes Lachen, trotzdem. Ja, in diesen zwei Stuben hatte die verjagte Literatur im Unwetter ihr Obdach gefunden, wie Lier auf der Heide. Man hatte dem Eigner des Hauses, einem eingesessenen Verleger, dankbar zu sein für den Unterstand, dankbar auch für jeden einzelnen Gulden seines scharf kalkulierten Leihkapitals. Ein bemerkenswerter Charakter, dieser alte van Lennep, mit seinem geschäftlich gezügelten Enthusiasmus. Die Besucherin musste ihn unbedingt kennenlernen. 40 Publikationen waren im vergangenen Jahr allein aus den zwei Stuben hervorgegangen. Es gab immer noch ein Echo. Um das ummauerte Deutschland, das stumm und ertaubt lag, wohnten verstreut noch Menschen, die Deutsch lasen. In Holland, der Schweiz, der Tschechoslowakischen Republik, den skandinavischen Ländern und neuerdings, ja, er lachte fröhlich, etwas mehr auch in Polen. Freilich, die Auflagen waren gering und viele Autoren begriffen das nicht. Sehr berühmte waren darunter, gewöhnt an ein begieriges Publikum und an gesicherte Einnahmen. Da war oft Geduld nötig, die Geduld einer Krankenschwester, formulierte Herr Auerbach. Sein Lachen klang jetzt eher betrübt. Er durfte zum Beispiel diesen Enttäuschten nicht antworten, dass er seinen Laden längst hätte zusperren müssen, hätte nicht mitunter die Übersetzung eines international bekannt gewordenen Werks Geld in die trockene Kasse geleitet. Elisabeth machte sich wieder auf. Der Julinachmittag strahlte, temperiert von der Meeresbrise. Sie durchquerte den Kern der schönen, gelassen, geschäftigen Stadt, stand eine Weile vor dem Palais der Königin, an dessen zurückhaltender Fassade die vielen Fenster sorgsam verhängt waren, und kehrte in weitem Halbkreis an einem Wasser entlang in der Richtung nach ihrem Ausgang zurück. Vernünftig wäre es gewesen, im Hotel jetzt ein wenig auszuruhen. Sie entsann sich der berühmten Gemäldesammlung der Stadt und fand ihren Weg. Das war ein fragwürdiger Notbehelf. Sie verlor sich in den Sälen und Gängen voller Porträts, Stillleben, Meerbilder, Schützengruppen, Regentenstücken. Elisabeth liebte Museen nicht besonders. Solch ein Repräsentationsbild war für einen Ratssaal gemalt, so ein Seestück für das Empfangszimmer bei einem Admiral, dieses intime Frauenporträt für einen patrizischen Gatten. Hier hing das nebeneinander wie im Leichenschauhaus. Natürlich, es lag an ihr. Sie verstand nichts von Malerei. Diese endlosen Bilderfluchten verschüchtern sie. Welch bedrängender Überfluss. Welche meisterhafte und geisterhafte Routine. Als sie sich umdrehte, sah sie sich einem Bild gegenüber, das unterhalb ihrer Augenhöhe hing. Den Namen des Malers hatte Elisabeth niemals gehört, was übrigens nicht viel besagte, aber es war das erste Bild, das sie in all der Überfülle wirklich sah. Sie rückte sich aus der Fensternische den Schemel heran. Es war die typische holländische Flachlandschaft, gemalt in einem eigentümlichen Ton zwischen Herbstbraun und Silber. Irgendwo seitlich die Windmühle, vorn ein gerader Kanal, den Widerschein der spätesten Tagesröte auf seinem moorigen Wasser. Und diesem vergehenden Rot antwortete ein anderes, ein stärkeres, warmes, aus den Fenstern eines Hauses im Hintergrund, dessen niedriger Umriss verschwamm. Nirgends eine Bewegung, keine Menschenfigur. Aber dies Lampenrot wartete auf einen Mann, der jetzt gleich in den Feldweg einbiegen würde, um nach Hause zu kehren. Alles war schon darin. Die gute Müdigkeit nach anständigem Tagwerk, Dampf der Abendsuppe, stockendes Gespräch um den Tisch und die vorausgespürte traumlose Nachtrast. »Mehr wird keinem gegeben«, sagte das Bild. »Mehr kann dem Menschen nicht werden«, als sein Friede nach einem redlichen Tag. Gestern blühten sie noch rot, Lust und Lebensfreude. Heute sind sie kalt und tot, Asche alle beide. Gestern dachte ich, dass das Glück ewig leuchten werde. Heute fällt ein kleiner Rest achtlos auf die Erde. Du hältst in der Hand deine Seligkeit, eine Zigarette lang. Du hältst in der Hand deine Seligkeit, eine Zigarette lang. Du atmest den Duft einer süßen Zeit, eine Zigarette lang. Klaus Mann verbringt in den 30er Jahren meistens 6 Monate in Amsterdam. Nach Deutschland kann und will er nicht zurück. Zwar geht es ihm durch seine Freundschaften, die Verlagsarbeit und die eigene schriftstellerische Arbeit vergleichsweise gut. Aber die ungewisse Zukunft, der Suizid seines geliebten Partners, die immer massivere Drogenabhängigkeit, Eukodal, Heroin, Kokain, Morphium, sind die versteckten Schattenseiten eines nach außen hin so ungetrübten Lebens. Seine Tagebuchnotizen verraten, wie sehr sich Klaus Mann mit Ende 20 bereits den Tod wünscht. Und wie er sich, vielleicht als Antidot, täglich, nächtlich, in einen geradezu manischen Strudel von kulturellen Unternehmungen, Verabredungen mit Literaten und Künstlern wirft, flüchtige sexuelle Begegnungen genauso sucht wie die eine wahre große Liebe. Sein mit leidenschaftlichem Engagement lanciertes Projekt Die Sammlung ist nach 2 Jahren finanziell am Ende. Trotz dieser seelischen Erschütterungen, der Rastlosigkeit, ist Klaus Mann äußerst produktiv. Im Querido Verlag erscheinen in den Exiljahren seine großen Romane, die Symphonie Pathétique, Der umstrittene Mephisto und Der Vulkan, Roman unter Emigranten. Der Vulkan erscheint 1939. Klaus Mann ist zu diesem Zeitpunkt bereits in die USA emigriert. Der Protagonist des Romans, Benjamin Abel, war ein renommierter Germanistikprofessor in Bonn. Nach der Machtergreifung der Nazis verschlägt es ihn nach Amsterdam ins Exil. Die Gemütslage des exilierten Professors mag in vielen Aspekten jener von Klaus Mann geähnelt haben, auch wenn der Autor, anders als seine Romanfigur, keine finanzielle Not hatte. Professor Abel kannte in Amsterdam keinen Menschen. Er ging herum wie in einem schlimmen Traum. Und was er dachte, war immer nur, was soll ich hier? Warum bin ich eigentlich in dieser fremden Stadt? Leider bin ich doch gar kein Holländer. Warum gehe ich also in den Straßen von Amsterdam spazieren? Freilich erinnerte er sich wirr und betrübt, man hat mich aus Deutschland hinausgeschmissen. Ich durfte dort nicht mehr bleiben. Geheimrat von Besenkolb hat mich als einen geistigen Vaterlandsverräter, als einen Schädling an der deutschen Kultur gebrandmarkt. Er saß im Freien vor einem Café am Leitzeplein. Es war angenehm, draußen zu sitzen. Nach einem Junitag, der hochsommerlich heiß gewesen war, brachte die abendliche Stunde willkommene Kühle. Von seinem Platz aus konnte Abel sehen, wie vor der Staatsschaubirch die schweren Automobile hielten und wie die Damen in Abendmänteln, die Herren mit den gestärkten weißen Hemdbrüsten, sich am Portal drängten. Es gab eine festliche Opernaufführung. Mozart. Abel hatte Lust gehabt, hineinzugehen. Es wäre hübsch gewesen, den Figaro einmal wieder zu hören. Warum habe ich mir eigentlich kein Billett besorgt? Aber dann, nein, ich muss sparen. Galaabende in der Oper zu frequentieren, das entspricht keineswegs meinen Verhältnissen. Es lag ihm daran, sich selber glauben zu machen, dass er nur aus Gründen der Ökonomie auf den Mozart verzichtet habe. In Wirklichkeit hinderten ihn andere Gründe an einem Theaterbesuch, wie an jeder geselligen Veranstaltung. Er wagte sich nicht unter Menschen. Die Idee, sich unter festlich geputzten Leuten bewegen zu müssen, war ihm unerträglich. »Ich passe nicht in diese Gesellschaft, die reich, fröhlich und sorglos ist«, empfand er gramvoll. »Ich bin gezeichnet. Ich trage das Mal. Man hat mich nicht haben wollen in meiner Heimat, hat mich zum Paria degradiert. Ich bin kein Vergnügungsreisender, sondern ein Flüchtling.« Es wäre taktlos, eine grobe Taktlosigkeit wäre es, in meiner Situation an Festlichkeiten der Fremden teilzunehmen. Vor dem Theater war es still geworden. Wie gerne wäre Abel dabei, Figaro war seine Lieblingsoper. Der einsame Professor bestellte sich noch einen Bolz. Anfangs hatte er den klaren, scharfen holländischen Schnaps nicht ausstehen können. Jetzt aber fand er schon, dass er eigentlich ganz gut schmeckte, besonders wenn man ihn mit ein paar Tropfen von brauner Essenz würzte. Einen Augenblick überlegte Benjamin sich sogar, ob er dem Mädchen, das mit bunten Tulpen zwischen den Tischen umherging, ein paar Blumen abkaufen sollte. Eine rote, eine gelbe. Und eine weiße Tulpe, er könnte sie vor sich hin in ein Wasserglas stellen. Sie würden ein schönes Leuchten haben im milden Dämmerlicht der frühen Abendstunde. Aber dann fand er, dass dies doch wohl zu extravagant und übermütig wäre. Er beschloss, dass er nach dem Genuss dieses zweiten Bowls bezahlen, aufstehen und den Leitzeplein überqueren wollte. Gegenüber von dem Hotel, auf dessen Kaffeeterrasse er saß, gab es ein Blumengeschäft, das stets bemerkenswert schöne Orchideen, zart getönte, lieblich und überraschend geformte Blüten, sowie die ausgewähltesten Rosen, Nelken und Tulpen in seinem Schaufenster zeigte. Abel vergnügte sich oft mehrere Minuten damit, vor dieser Etalage zu stehen und sich die bizarren, beinahe unzüchtigen Bildungen der kostbaren Treibhauspflanzen zu betrachten. Er fand es merkwürdig und sehr auffallend, welchen Luxus diese ernste und gediegene Stadt Amsterdam mit Blumen sich leistete. Oft kam es vor, dass nachts in einem Lokal Orchideen angeboten wurden, wie in den Lokalen anderer Städte Veilchen oder Maiglöckchen. Über den Leitzeplein wimmelten die Radfahrer. Junge Mädchen, Greise, pfeifende Burschen, alles durcheinander. Alles eifrig, die Pedale tretend. Abel wunderte sich jeden Tag aufs Neue darüber, wie viel Fahrräder es in dieser Stadt gab. Das öffentliche wie das private Leben schien sich hier zum großen Teil auf dem Zweirad abzuspielen. Benjamin argwöhnte oft, dass auch der Austausch von Zärtlichkeiten zwischen jungen Paaren auf diesen wendigen kleinen Fortbewegungsmaschinen erledigt wurde. Übrigens fürchtete Professor Abel sich sehr vor diesen Viehzern, wie sie hier hießen. Durch ihre massenhafte Existenz wurde jede Überquerung der Straße zum riskanten Abenteuer. Nun hatten sie schon ihre kleinen Laternen an den Lenkstangen angesteckt, obwohl es am glasig-grün-blauen Himmel noch ein wenig Helligkeit gab. Auf der Brücke, die über die Singelgracht führt, stieg eine kleine Gesellschaft junger Leute von den Rädern, um über das Brückengeländer ins träge, stehende Wasser zu schauen und recht nach Herzenslust sentimental zu sein. Sie stellten ihre Räder an die steinerne Brüstung, gegen die sie sich selber lehnten. Sie legten einander die Arme um die Schultern und nun sangen sie. Aus dem Wasser hoben sich Nebel. Allmählich wurde es kühl. An einem Tisch in Benjamins Nähe sprachen zwei beleibte Herren Deutsch miteinander. Abel war empfindlich gegen den Klang der deutschen Sprache geworden. Er fuhr immer wieder ein wenig zusammen, wenn er sie unvermutet neben sich gesprochen hörte. Das Mädchen mit den Tulpen hatte sich zurückgezogen. Sie ging wohl jetzt gegenüber vorm Café Trianon oder dem Lido mit ihrem bunten Körbchen herum. In einer Bar am Rembrandt-Plain im Zentrum der Stadt, wo Benjamin gelegentlich spät nachts noch einen Bulls getrunken hatte, saß hinter der Theke ein geschminktes, hochblondes, üppiges, dummes und freundliches deutsches Mädchen. Sie war recht beliebt bei den holländischen Stammgästen. Eines Nachts kam Benjamin dazu, als ein wohlbeleibter und rotgesichtiger, gut gelaunter, ziemlich stark alkoholisierter Amsterdamer Geschäftsmann mit der kessen und gutmütigen Berlinerin scherzte. Den Hut keck im Nacken, den Paletot aufgeknöpft, die dicke Zigarre im Mund, saß der muntere Bürger auf dem hohen Barstuhl und versuchte, einen Berliner Witz zu erzählen. Benjamin nahm neben ihm Platz und wechselte seinerseits ein paar deutsche Worte mit dem Mädchen, das er nicht zum ersten Mal sah. Daraufhin verstummte der Holländer und sah ihn misstrauisch an. Nach einer etwas bedrohlichen Pause fragte er, die Augen böse zusammengekniffen, »Auch Deutscher?« Benjamin musste bejahen. Der Holländer schnalzte mit der Zunge, schüttelte den Kopf, zuckte die Achseln. Es war eine ganze Pantomime der Ratlosigkeit und des Bedauerns, die er aufführte. Endlich schrie er sehr laut, aber mehr verzweifelt als zornig, »Auch ein Deutscher?« »Nun, möchte ich aber doch wissen, warum sind alle diese Leute hier?« »Warum?« rief er immer wieder, empört und jammernd, als wäre ein Heuschreckenschwarm in sein Land eingebrochen und träfe Anstalten, es zu verwüsten. Mandje in haar volle luister is weer present. Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand. Tot eens het licht weer brandt. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle kant. Als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maantje mag een maantje in onze land weer met vakantie gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Der Spuk ist nicht bald wieder vorbei, wie so manche gehofft hatten. Es ist auch nicht ein Kegelverein, der seinen Vorstand gewechselt hat. Erst recht ist das Exil keine Sache von ein paar Monaten. Die Machthaber von 1933 haben ihre Herrschaft fest etabliert. An eine Rückkehr ist nicht mehr zu denken. Die bleierne Zeit des auf Dauer Vertriebenen hat begonnen. Eine Zeit ohne Horizont und ohne Perspektive. Der holländische Otto-Normalbürger hegt Misstrauen gegen zu viele exilierte Deutsche. Die Weltwirtschaftskrise hatte bis weit in die 30er Jahre auch in den Niederlanden eine Massenarbeitslosigkeit verursacht. Die kleinen Leute, Arbeiter, Händler, Handwerker, wussten kaum, wie sie sich und ihre kinderreichen Familien über Wasser halten sollten. Da konnte man die Moffen aus Nazi-Deutschland erst recht nicht brauchen. Mitte der 30er Jahre wird auch in den noch freien Ländern die Luft kälter und schärfer. Aufnahmestopp für Emigranten, Fremdenpolizei, Pässe nur auf Zeit. Einsamkeit, Armut, keine feste Wohnung sind ständige Begleiter für Menschen ohne prominente unterstützende Kontakte. Leute wie Konrad Merz, der eigentlich Kurt Lehmann hieß. Ein Berliner Jude aus kleinen Verhältnissen, der sich ein Jurastudium erarbeitet hatte und 1934 nach Holland fliehen musste. Auch wenn Merz von Haus aus kein Schriftsteller war, veröffentlichte der Quirido Verlag 1936 den autobiografischen Roman »Ein Mensch fällt aus Deutschland«. Der Amsterdamer Antiquar Gerhard Leierzapf erinnert sich an seine persönlichen Begegnungen mit Konrad Merz im Berlin der 80er Jahre. Ich habe ihn kennengelernt in der Zeit, wo ich bei Erasmus gearbeitet habe. Da kam er häufiger. Und so ein richtiger, waschechter Berliner halt. Gell? Also ich fand ihn ein bisschen laut, aber wie die Berliner eben manchmal sind. Gell? Aber er war sehr nett. Aber im Grunde genommen, er hat außer diesem einen Buch praktisch nichts geschrieben. Es gibt noch so nach dem Krieg dann Erzählungen und so. Aber es war eine interessante Figur, nicht? Der sich nachher aus diesem Emigrantenmilieu in Amsterdam ganz zurückgezogen hat. Nicht? Das beschreibt er in dem Buch, wie das dazu ging und dass der eine den anderen dann anpumpt und dass man auch nicht, also dass man ständig die Wohnung wechseln muss, weil man eben finanziell nicht auf die Beine kommt. Und irgendwann hat ihm das gestunken und dann ist er nach Nordholland irgendwo hin und hat beim Bauern gearbeitet. Ich glaube, das beschreibt er in dem Buch auch. Jedenfalls ist er da hängen geblieben und hat sich eigentlich auch ein bisschen abseits gehalten von dieser Emigrantenklique, die natürlich gerade in Amsterdam entstanden ist. Dann nicht. Da wollte er nichts mit zu tun haben. Konrad Merz, das ist ein berühmtes, in Holland berühmtes Exilbuch, weil es da eine Kontroverse sich dran geknüpft hat von einigen holländischen Schriftstellern, die bemängelt haben bei der deutschen Exilliteratur, dass die immer so rückwärtsgewandt waren und nicht, sagen wir mal, die neue Situation beschrieben haben und die neue Exilsituation, was das für Veränderungen mit sich bringt und wie man darauf reagieren kann. Und einer der Schriftsteller, die das gemacht haben, war Konrad Merz. Ein junger Berliner, der eben einfach beschreibt in dem Buch, was da passiert ist mit seinem Exil. Er ging also ohne Koffer und ohne Familie und alles nach Holland und okay, was machst du jetzt? Nicht? Er hatte irgendwann mal jemanden kennengelernt und wusste noch so halb die Adresse und hat da einfach angeklingelt und sich vorgestellt, hier bin ich und okay. Und er beschreibt eben dieses Emigrantendasein sehr gut und das macht den Wert dieses Buches aus. Autohupen, Fietzgeklingel, Motorgeratter, Schiffssirenen, Moje Blume, Frauen lachen. Sine Sapelle, De Telegraaf, Haringe, Öt Völlek. Ein Fremdeling steht in Amsterdam. Wohin? Zentralstation. Wasser. Wasser und Wellen. Menschenleiber, Frauenstrümpfe, Hosen mit Bügelfalten und Hosen mit ohne. Wohin? Damm, Palais, Rokin, Kalverstraat, Carlton Hotel. Wohin? Wohin? Kein Mensch sieht mich an. Kein Leib geht sich um. Alles läuft und jagt. Jeder von diesen hat sein Bett und seine Selbstverständlichkeit. Auf jeden wartet ein Mund oder ein Mittagessen oder ein Lachen. Was wartet auf mich? Da steht eine Bank. Meine Sohlen laufen hierhin, dorthin, hierhin, krumm und quer durch das Unbekannte. Wolken brechen. Es regnet. Meine Beine sind nass. Meine Seele friert. Mein Körper ist 25 Pfund Pflaumenmus. Ich kann nicht mehr. Über den Augen klappt es zu wie Sargdeckel. Ich bin am Ende. Weites Silberband. Die Amstel, Wasser, Wellen, Glitzern. Ein Kopf hängt über Wasser. Abgelegte Hoffnungen kreisen um mein Hirn. Knochen sinken ins Schwarze. Was ist denn mit Ihnen? Gehört der Kopf dort unten zufällig Ihnen, mein Herr? Meine Hacken sind bereits schief, da aber die Grachten hier auch schief liegen, sieht es aus wie nach Maß. Ich habe also in einem Hotel Wohnungen genommen, wenn man diesen steingewordenen Irrtum Hotel nennen darf, ohne die Rasse der Hotels zu beleidigen. Ich wohne unter Gallensteins Bett. Wenn man in diesem Hotel ein holländisches Wort hört, so ist es die Frau Wirtin. Alle anderen Worte sind deutsch und deren Hersteller sämtliche Emigranten. Die stellen mancherlei her. Der eine Seidenschals, der andere Wirkwaren, der dritte schlechte Witze, womit er Zahnpasta verkauft. Links von uns wohnt der Sohn eines Landgerichtsrats aus Breslau. Vorhin nähte er sich das Loch in seiner Hose zu. Als er glücklich fertig war, bemerkte er auf der anderen Seite ein viel größeres Loch. Er nähte auch das neue Loch zu. Als er fertig war, entdeckte er es endlich. Er hatte sein Hosenbein zugenäht. In diesem Haus wohnen die Ausgestoßenen. Ob sie im Bett schlafen oder unterm Bett oder gar nicht, sie haben fast alle den schrägen Blick jenes Armen und für die meisten von ihnen ist ihr Hosenbein nur ein riesiges Loch. Zentralstation. Zwischen staubigen Schildern, Lampen und runzeligem Stullenpapier stand ich. Ich bin kein Schild und keine Lampe und auch zum Stullen einwickeln kann man mich nicht. Ihr seid wenigstens ein bisschen nützlich, aber ich? Hoppla, ab ist. Ich werde mal versuchen. Einem Herrn ist der Koffer runtergefallen. Griff ab. Augenblick, Augenblickchen. Ich trug den Koffer zur Tram. Donnerwetter. Einen ganzen Gulden. Ich habe einen Gulden. Meine Kniekehlen jucken. Mir ist nach Walzer einen Gulden. Jetzt will ich mich mal ordentlich. Und dann gehe ich wieder hin und warte, bis hoffentlich bald wieder jemandem der Griff abgeht vom Koffer. Aber erst an Ilse schreiben. Meine Ilse, ich bin so froh und darum schreibe ich dir. Ich habe eben so viel verdient, ich kann dafür im Automatenrestaurant 8 Brötchen mit 8 Eiern erwerben. Gestern warst du in Amsterdam, weißt du das? Bei mir unter Gallensteins Bett warst du. In meinem Traum warst du. Ich nahm die Spange aus deinem Haar, du sollst doch keine Spange, Ilse, und strich deine widerspenstigen Locken nach hinten, und dann wurdest du schmal und ein leises Lächeln aus deinem Grunde, und dann... Und dann schrieb ich gerade an Ilse, und dann beugte sich ein Hut über meinen Brief und sagte, Fremdenpolizei, kann ich Ihren Pass sehen? Wie bitte? Fremdenpolizei, Ihren Pass bitte. Meine Blicke stolperten an ihm empor. Ich habe keinen Pass. Dann müssen Sie mitkommen. Mitkommen. Die Straßen durch, abgeführt. Aus den Fenstern kamen Augen, schossen nach mir, herablächeln. Jeder kannte ihn. Auf mir blieben die Blicke kleben. Mir ist, als ob ich einen Mord, als ob ich noch Blut am Anzug. Jeder neugierige Waschtopf blickt mich an. Wieder mal so einer. Er stellte liebenswürdige Fragen. Und Fallen. Machen Sie mal Ihre Taschen leer. Meine Finger kratzten an meinem Leib vorbei. Ich bin ja schon so leer. Wollen Sie mich noch leerer? Ein trauriges Taschentuch, ein pensionierter Füllfederhalter Alma Mater, noch von der Universität, ein ganzer Gulden, ein Brief von Ilse. Den liest er durch. Muss er das? Er muss. Gegenüber saß ein Mann in Uniform. Er schlitzte mir 1000 Fragen auf. Die üblichen, ob ich geboren bin, ob von einer Mutter, ob in einem Ort, ob ich ein Punkt gewesen bin oder ein Komma oder ein Ausrufungszeichen und wo und wie lange und wann. Sind Ihre Taschen leer? Ja, sehr. Mein Entdecker tastete mich ab. Er fand noch etwas. Vor meiner Brust? Das Bild von Ilse. Meine Augen schlugen zu. Ja, sagte er. Mein Beruf ist, nichts zu glauben. Mir fehlt ein Stück Papier, ein Stempel. Aber hier, wollen Sie vielleicht? Eine Taschenlampe ließ ich durch meine Verpackung leuchten. Darf ich Ihnen meine Lunge? Hier mein Stolz, hier mein Gehirn, hier mein Herz, hier. Er verstand mich nicht. Er wollte nur ein Stück Papier. Ich hatte mich hingesetzt, wo die Beamten zu sitzen haben. Du bist nun auf der anderen Seite, angeklagter Lump, Verbrecher. Kleiner Tisch, kahl, wie die Wand und die Luft und meine Aussicht. Laat me niet alleen, du vergeet de strijd, du vergeet de nijd. Laat me niet alleen, en die domme tijd, vol van misverstand. Ach, vergeet hem, het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, het is voorbij, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, lief. Ik zoek voor jou in het stof van de wegen, parels van regen, parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens. Was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie. Hunkerend naar jou, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer aan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, de zwakheid mint de kracht. Mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Armut, Einsamkeit, Zweifel am Sinn des Lebens sind für viele Exilierte ständige Begleiter. Aber es kommt noch schlimmer. Am 10. Mai 1940 besetzen die Deutschen die politisch neutralen Niederlande. 5 Tage später rücken deutsche Truppen in Amsterdam ein. Sie finden bereitwillige Verbündete in der niederländischen NSB, Nationalsozialistischen Bewegung. Die sieht ihre Stunde gekommen, überfällt jüdische Kulturstätten, zeigt sich in martialischen Aufmärschen, prügelt Juden aus der Straßenbahn. Amsterdam gilt mit seiner Bevölkerung von 80.000 Juden als Klein-Jerusalem. Aber es gibt auch organisierte militante Gegenwehr aus dem Untergrund. Die Kommunistische Partei Holland ruft im Februar 1941 zu einem Proteststreik auf, fordert die sofortige Freilassung der verhafteten Juden, entzieht die jüdischen Kinder der Nazi-Gewalt, seid solidarisch, seid mutig. Tausende Menschen, von den Straßenbahnern zu Industrie- und Werftarbeitern, stehen vor den Werktoren, um mit ihrem Streik die jüdische Bevölkerung Amsterdams zu schützen. SS und deutsche Polizeibataillone haben nach 2 Tagen die Stadt wieder unter Kontrolle. 4 Streikende wurden erschossen und 22 zu Zuchthausstrafen verurteilt. Wenige Monate später zieht sich die Schlinge weiter zu. Jüdische Kinder werden von den Schulen verwiesen. Juden wird verboten, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Kneipen, Märkte, Museen dürfen sie nur besuchen, wenn sie ausschließlich von und für Juden betrieben werden. Januar 1942. Juden aus der Provinz müssen sich in Amsterdam in speziellen Sammelunterkünften einfinden. Der Judenstern ist ab Ende April Pflicht und muss für 4 Cent das Stück erworben werden. Innerhalb von 18 Monaten treiben SS und Gestapo landesweit über 100.000 Juden zusammen. Verschleppen sie zunächst in das Durchgangslager Westerbork im Norden der Niederlande. Von dort fahren dann die Züge Richtung Osten. In die Vernichtungslager von Buchenwald, Auschwitz, Sobibor. Konrad Merz, Autor des im Querido Verlag erschienenen Romans »Ein Mensch fällt aus Deutschland«, ist nun ebenfalls seines Lebens nicht mehr sicher. Nur durch die Warnung von Fritz Lanzhoffs langjähriger Sekretärin Jetti Weintraub kann er sich als Jude in Sicherheit bringen. Da habe ich also auf dem Albert-Kolb-Markt die Sekretärin vom Querido, wo das erschienen ist, die sah mich an und blickte mich an, als ob sie eine Leiche vor sich sah und sagt zu mir, kommen Sie mit. Und man ging dann immer mit dem Fiez, also mit dem Fahrrad, und unterwegs sagte sie, sie müssen sofort verschwinden, denn die Gestapo hat mich eine ganze Nacht nach ihnen gefragt. Und ich habe ihre Identität nicht preisgegeben, aber nicht um sie zu retten, sondern um mich zu retten. Denn ich dachte, sie wären in Amerika. Und da bin ich also verschwunden. Sehen Sie, in Holland ist es so, dass das Beste immer nur von einzelnen Menschen gemacht wird. Das ist vielleicht in den meisten anderen Ländern auch so. Und man kann sogar vielleicht sagen, dass überhaupt nur Individuen wirkliche Leistungen vollbracht haben, dass nur das Individuum produktiv ist. Und so ist es auch mir gegangen. Ich habe einzelne Menschen, also der einzelne Gärtner, der mir da die Möglichkeit gegeben hat, bei ihm zu leben und seine Kühe zu rasieren, das war auch eine Freundlichkeit, denn ich habe nichts eingebracht, nicht wahr? Und das Merkwürdige ist, dass ich in der Hitlerzeit untergetaucht war bei seiner Witwe. Er ist nämlich gestorben Und die Witwe war genauso alt wie ich. Und bei der bin ich untergetaucht, ohne dass ich Geld hatte. Nicht wahr? Nämlich, das ist nämlich so, die meisten Leute, die untergetaucht waren, die kamen mit viel Geld. Und es war also ein geschäftliches Unternehmen. Bei mir war es einfach ein menschliches Unternehmen, dass ein Mensch sagte, du bist in Not, komm zu mir, wir werden schon was zu fressen kriegen. Auch Grete Weil, Fotografin und Autorin, deutsche Jüdin, fand im letzten Moment in einem Amsterdamer Privathaus ein lebensrettendes Versteck. Sie und ihr Ehemann Edgar hatten bereits ein Visum nach Kuba in der Tasche. Aber der Gatte wird einen Tag vor der Ausreise verhaftet und wenige Monate später im KZ Mauthausen ermordet. Grete Weil hat ihre Erinnerung über den nationalsozialistischen Terror erst nach der Befreiung in den Romanen Ans Ende der Welt und Tramhalte Beethovenstraat literarisch verarbeiten können. Eine Veröffentlichung im Querido Verlag war zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr möglich. Als Fotografin betrieb sie ein Studio in genau jener Straße, nach der auch ihr bekanntester Roman benannt ist. Der Protagonist des Romans Tramhalte Beethovenstraat ist ein deutscher Korrespondent, der in Amsterdam zur Untermiete wohnt. Man schreibt das Jahr 1942. Nacht für Nacht hört er in seinem Zimmer, wie vor dem Haus in der Beethovenstraat Straßenbahnen anrollen, halten, wieder abfahren. Zunächst glaubt Andreas, es seien Albträume, die ihn plagen. In tiefem Schlaf der Schlag aufs Herz. Die Geräusche. Diesmal schrie Andreas nicht, knipste das Licht an, sah auf die Uhr. Es war Punkt 2. Er machte das Licht aus, lief zum Fenster und riss es auf. Unten standen 4 Trambahnen mit je einem Anhänger. Dahinter bewegte sich eine dunkle Masse. Einige 100 Menschen mussten es sein. Fahle Gesichter im Schein der blauen Taschenlampen, die von Jungen mit weißen Armbinden gehalten wurden. An den Flanken standen ein paar Uniformierte. Soldaten, Polizisten, mit großen Schäferhunden an kurzen Leinen. Halblaute Kommandos. Schnell, schnell, schneller. Wagen 1, 1A, 2, 2A, 3. Die Jungen mit den Armbinden schleppten Koffer, Rucksäcke, führten alte Leute. Ein Kind plärrte, eine Frau gab ihm einen Klaps und rief, sei nicht so ungezogen. Sie drängelten in die Wagen, in fürchterlicher Eile. Hühner, die gackernd zum Futternapf rennen, stießen sich gegenseitig mit Ellenbogen fort, voll Angst, nicht mitzukommen. Stolperten die Trittbretter hinauf. Ein Mann fiel zu Boden. Die anderen stiegen über ihn hinweg, konnten es nicht erwarten, drinnen zu sein, einen Sitzplatz zu ergattern, es sich bequem zu machen. Immer wieder schlugen Hunde an, von ihren Führern durch einen leichten Schlag mit der Leine dazu angehalten. Dann waren alle eingestiegen, in verblüffend kurzer Zeit. Eine Taschenlampe wurde geschwenkt. Die Trambahnen rollten fort. Nur die Uniformierten und die Jungen mit den Armbinden waren zurückgeblieben, standen streng in 2 Gruppen geteilt und gingen schließlich grußlos in verschiedene Richtungen davon. Die Straße war leer. Der Wind wehte. Nach langer Zeit fuhr ein Auto vorbei. Die Trambahnen kamen nicht mehr, doch die Deportationen gingen weiter. Man hatte sich etwas Neues einfallen lassen, brachte die Juden zu einer Sammelstelle, einem alten, heruntergekommenen Theater, und schickte sie, wenn man genug zusammen hatte, in Polizeiwagen zu einer Verladerampe weit vor der Stadt. In der Beethovenstraat waren die Nächte still. Ab und zu fuhr ein Auto vorbei. Manchmal hörte man Schritte und lauschte. Waren es Tritte von Schaftstiefeln, verharrte man, ohne sich zu bewegen, vor Angst erstarrt. Oft gab es Luftalarm, die Flak schoss, die Maschinen, die nach Deutschland flogen, summten in großer Höhe. Dann wieder Sirenen und Stille. Andreas wartete auf das, was kommen würde. Die Zeit war über ihn hereingebrochen, er war wieder dazu verurteilt, Zeuge zu sein. Vor der Hollandse Schauburg, der Sammelstelle im Judenviertel, hielt ein SS-Mann Wache. Die Hollandse Schauburg war ein prächtig ausgestattetes Theater im jüdischen Viertel, beliebt für seine Operetten und Revues. 1941 verfügen die Nationalsozialisten, dass das Theater nur noch für Juden offen ist und benennen es um in Joze, also jüdische Schauburg. Wenige Monate später ist aus der ehemaligen Kulturstätte ein improvisiertes Sammellager für Amsterdams jüdische Bevölkerung geworden. Zwischen 60 und 70.000 Menschen werden durch die Joze Schauburg geschleust und nach ein paar Tagen in die Konzentrationslager deportiert. Heute ist das restaurierte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert eine nationale Gedenkstätte. Die folgende Szene stammt aus Grete Weils »Ans Ende der Welt« von 1949, in der eine jüdische Familie in die Joze Schauburg verbracht wird. Es erwies sich, dass man der Familie Professor Waterdracher tatsächlich eine Ausnahmestellung zugebilligt hatte, insofern nämlich, als man sie in einer eleganten Limousine zur Sammelstelle beförderte und nicht in einem der großen Überfallwagen, die sonst zum Judenholen gebraucht wurden. Sie saßen zusammengedrückt im Fond, vor sich den rauchenden Offizier. Sie starrten in die undurchdringliche Schwärze der Straßen und wussten nicht, wo sie sich befanden. Es war seit fast einem Jahr das erste Mal, dass sie nach 8 Uhr ihr Haus verlassen durften. »Ich hätte nichts dagegen, wenn er in eine Gracht fahren würde«, entgegnete Salomon bitter und seufzte leise. »Mein Amsterdam.« Übrigens dauerte die Fahrt nicht lange. Der Deutsche hatte seine Zigarette noch nicht zu Ende geraucht, als der Wagen stillstand und sie aussteigen mussten. Sie konnten nichts sehen als ein regennasses Pflaster, auf das der schmale Lichtschein einer halb geöffneten Tür fiel. Aber jetzt wussten sie genau, wo sie waren. Inmitten des alten Judenviertels. Jenes Ghettos, das voll von Schmutz und Gestank und heimlichen Glanzes bis vor kurzem noch geblüht hatte wie zu Rembrandts Zeiten. Und das jetzt, seit einem langen mörderischen Jahr, im Sterben lag. Das Ziel ihrer Fahrt, das Ziel aller Juden, war ein altes, heruntergekommenes Theater, in das die Waterdrachers niemals ihren Fuß gesetzt hatten. »Nun«, sagte Professor Waterdracher und nahm die Schultern zurück. »Wir sind versammelt. Das Stück kann beginnen.« Henny sah ihn bewundernd an. Der Gute. Noch in diesem Augenblick vermochte er zu scherzen und ging auf seinen Ton ein. »Es hat schon angefangen«, sagte sie und deutete auf die Bühne, wo hohe Bretterstellagen zum Aufbewahren von Koffern und Rucksäcken dienten. In der Tat waren dies sehr wirksame, sehr moderne und sehr brutale Kulissen. Und die Jungen, die dort unten im blauen Overall standen, mit weißer Binde um den Arm und gelbem Judenstern auf der Brust, hätten ohne weiteres einer von jenen Truppen angehören können, die seit 10 oder 20 Jahren allenthalben auf der Welt extreme politische Anschauungen, teils von links und teils von rechts, in Sprechchören zum Besten gaben. »Es will mich dünken, dass wir hier selbst die Akteure sind«, sagte Salomon und fuhr dozierend fort. »Ich habe immer viel übrig gehabt für gutes Theater. Denn diese so merkwürdig laszive und fast anstößige Kunst der Verwandlung und Maske ist doch zu gleicher Zeit ein schönes und angenehmes Mittel der Bildung. Und doch hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass ich selbst einmal gezwungen würde, mitzutun.« Auch für den Querido Verlag hat sich die Schlinge zugezogen. Der 69-jährige Emanuel Querido und seine Frau Jane müssen den Verlag 1940 bei Einmarsch der Deutschen sofort schließen. Jetti Weintraub, die Sekretärin, vernichtet noch in derselben Nacht sämtliche Geschäftsunterlagen, um die Autoren des Verlags zu schützen. Fritz Lanzhoff ist zufällig auf Geschäftsreise in England. Seine Rückreise nach Amsterdam war für den 10. Mai 1940 geplant. Und am Tage, wo er zurückkommen sollte nach Holland, kommt morgens im Hotel, bringt das Dienstmädchen Frühstück und da liegt also auch die Times und da steht der große Titel Holland besetzt durch die Deutschen. Und da ist mein Vater, wusste, ich kann nicht mehr zurück, weil er stand ganz oben auf der Liste der ersten Verhaftungen, weil Goebbels war rasend, wenn das Wort Querido oder Lanzhoff nur fiel, weil das fand er antinationalsozialistische Propaganda, die im Ausland als Hetze gegen uns veröffentlicht wird. Das stimmte zum Teil natürlich nicht, weil Literatur ja nicht immer politischen Inhalt hat oder haben muss oder soll oder braucht. Aber natürlich haben all diese Autoren auch, oder ein großer Teil der Autoren, Zeitungsartikel, die kritisch über Deutschland waren, veröffentlicht in der internationalen Presse. Und also die standen Goebbels, der immerhin Propagandaminister war, der stand der Lanzhoff sehr im Wege. Also der musste sofort verhaftet werden. Am 14. Mai 1940 zerbombt die deutsche Luftwaffe die alte Hafenstadt Rotterdam. Über 800 Menschen sterben. Die Innenstadt liegt in Trümmern. Der Querido Verlag hatte in Rotterdam sein zentrales Bücherlager untergebracht. Es verbrennt komplett. Die Autoren und Mitarbeiter sind nun in alle Himmelsrichtungen verstreut. Einige haben den Lebenskampf für immer aufgegeben. Ernst Toller hatte sich schon 1939 in einem New Yorker Hotel in einem Anfall von Depressionen erhängt. Wenige Tage später trinkt sich sein enger Freund Josef Roth aus Kummer über Tollers Suizid selber zu Tode. Stefan Zweig und seine Frau nehmen sich 1942 im brasilianischen Exil mit einer Überdosis Veronal das Leben. Klaus Mann wird noch bis 1949 durchhalten. Sein Drogenkonsum steigt fatal. In Cannes zieht er mit Schlaftabletten den Schlussstrich. Das Ehepaar Querido hatte sich nach dem Einmarsch der Deutschen auf seinen Landsitz zurückgezogen. Dann tauchten sie für mehrere Monate in einem Dorf unter. Wenige Wochen nach Kriegsende 1945 schreibt Jetti Weintraub, die mutige Sekretärin von Fritz Lanzhoff, einen Brief an ihren früheren Chef ins New Yorker Exil. Amsterdam, 9. Juni 1945. Lieber Dr. Lanzhoff, wir versuchen auf verschiedene Weise, Sie zu erreichen. Durch das Telegramm von Alice haben Sie wohl inzwischen gehört, dass wir noch leben und hier in Holland sind. Nach 3 Jahren Illegalität und den üblichen Erlebnissen von Untertauchen und einem fürchterlichen Winter begreifen wir noch immer nicht richtig, was es bedeutet, wieder ziemlich frei zu sein. Unsere Eltern sind leider nach Polen deportiert worden. Über Walter Landauer ist bis jetzt noch keine Nachricht gekommen. Er war zuletzt im Lager Bergen-Belsen. Herr Querido ist im Juli 1943 mit Frau verhaftet worden und wir fürchten, dass er nicht mehr lebt. Aber wir wissen von diesen Ereignissen hier vielleicht noch weniger als Sie da drüben. Herzlich, Jetti Weintraub. Walter Landauer war Studienfreund und Kollege im Kiepenheuer Verlag, teilte sich mit Fritz Lanzhoff und Klaus Mann in den ersten Amsterdamer Jahren eine Wohnung. Vertrauter in verlegerischen Fragen. Liebe Jetti, vor wenigen Minuten erhielt ich eure Adresse durch euren Bruder. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, zu erfahren, dass es euch gelungen ist, all das Elend der letzten Jahre zu überleben. Die Deportation eurer Eltern muss ein furchtbarer Schock für euch gewesen sein. Indirekte Nachrichten habe ich über Herrn und Frau Querido. Man sagte mir, dass sie 1943 deportiert wurden. Durch Friedrich Sussmann erfuhr ich, dass Walter Landauer, der zugleich mit Sussmann ausgetauscht werden sollte, im Dezember 1944 in Bergen-Belsen an Hunger gestorben ist. Ich schreibe euch sehr bald wieder. Meine allerbesten Grüße. Euer Fritz Heinrich Lanzhoff. Emanuel und Jane Querido, beide weit über 70 Jahre alt, gehen denselben Weg wie die Menschen aus Grete Weils Roman »Ans Ende der Welt«. Zuerst in das missbrauchte Theater Jozes Raubürch, dann weiter in das Sammellager Westerborg. Von dort in die Gaskammern nach Sobibor. Hinter dem ewigen Licht in der heutigen Gedenkstätte Hollandses Raubürch halten schwarze Tafeln die Namen tausender ermordeter Juden fest. Einer davon lautet Querido. Wer das Versteck des mutigen Verlegers an die Deutschen verraten hat, ist nicht bekannt. Fluchtpunkt Amsterdam. Eine lange Nacht über deutschsprachige Exilliteratur von Kerstin Kilanowski. Es sprachen Daniel Berger, Marietta Bürger, Omar El-Saidi, Andreas Laurenz Meyer, Christiane Nothofer, Bernd Rehäuser, Camilla Rentschke und Volker Risch. Ton und Technik Hendrik Manuk. Regie Kerstin Kilanowski. Redaktion Monika Künzel.